Ja, willkommen zu unserem schönen Podcast. Mein Name ist Barbara Ehlichmann und das ist Explosiv. Dabei ist auch noch Henning. Hallo. Henrik. Ja. Und Tim. Ich bin Mirko Nonchef heute. Achso, okay. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Normalerweise besprechen wir uns, das wissen jetzt die Hörer nicht, ja, vor der Folge, was wir machen, in welcher Reihenfolge. Das haben wir jetzt überhaupt nicht gemacht. Ups, jetzt ist es total versaut. Naja, egal, wir können ja einfach anfangen. Ja. Mit Becker, die ist heute nicht da. Genau. Aber die Hörer wird es freuen, die können ja nicht gleich ausmachen, denn wir sagen jetzt, wie ihr Twitter-Account heißt. Du musst auch sagen, warum sie nicht da ist, was fast ironisch ist, weil sie muss nämlich tatsächlich backen. Also das ist schon... Aber nicht für uns. Ein Zufall. Nein. Sie muss für Merlin von Spiele Merlin backen. Ja. Von Lese Merlin. Genau, sonst schlägt er sie wieder, wenn sie nicht backt. Ja, und dann gibt es wieder den ganzen Tag nur Aufschrei auf Twitter, und zwar unter dem Account. @Beckertosaurus, also mit 2C. Wie Becker, BECCA TO SAURUS. Ja, ich hab's geschafft. So wie Thesaurus, nur ohne T und dafür mit To. Stimmt. Und Becker. Oder Becker to Saurus. Sie hätte jetzt eigentlich mit einer 2 machen sollen, finde ich. Was ist das für ein Name? Ich finde alles, was so ein bisschen entfernt nach Dino klingt, darf man nicht sich drüber lustig machen. Okay. Auf jeden Fall sendet sie ihre Grüße. Ich habe sie nämlich gestern Abend gesehen. Im Internet? Nein, ich habe sie face to face. Krass. Ja, da werden sich die Hörer freuen. Ja, andere werden neidisch sein. Gut, ja, weiter mit dem Thema. Genau, mir ist aufgefallen nach dem letzten Mal, es ist peinlich, dass wir Träume in diesem Podcast vorlesen, denn wir sind die allerschlechtesten Traumdeuter. Warum? Weil wir unter den Traum von unserem eigenen Tim, ja, nicht richtig deuten konnten, weil es ging offensichtlich um Lichtnahrung, wenn Nahrung in eine Glühbirne sich verwandelt. Das stimmt. Aber ja, das lag zu nahe, deswegen haben wir den Witz nicht gemacht. Aber da hat mich meine Schwester letztens darauf hingewiesen. Vielleicht müssen wir die mal einladen für den Podcast. Ja, die weiß immer alle Anspielungen. Auch wenn wir die selber nicht wissen. Diese, die Person, die dann auf der Messe uns dann korrigiert, wenn wir sagen, ja, das ist... Ursprungsnamen sind das und das. Ja, bei unserer ersten Live-Folge, denn Folge 50 ist ja bald schon da. Wir sitzen jetzt Folge 35. Folge 50 werden wir zum ersten Mal live senden. Ja, vielleicht von der Skeptikon. Und danach auch Leute einladen, also Fragen zulassen aus dem Publikum. Und da werden die auch Fragen in Folge 12, habt ihr gesagt. Ja. Live-Folgen sind immer die besten Folgen. Von allen Podcasts. Ja. Wir nehmen ja dieselbe Folge zweimal auf. Einmal Ostküste, einmal Westküste. Und dann können sich die richtigen Fans vergleichen, wo der Witz besser. Richtig. Wo wir öfter gesagt haben, Igel. Einmal Nordsee, einmal Ostsee. Ja, schön. Zeitunterschied 15 Minuten. Ganz kurzer Podcast. Oder wir müssen den so in Schichten aufnehmen. So, jeder darf 10 Minuten reden und dann ist der Nächste dran. Ja, oder wir machen das so mit einer Rewe. In einem Konzert, wo er auch sagt, dass das jetzt der Echte ist, der hier ist. Aber da schaltet er rüber in die Live-Leitung zum anderen. So machen wir das auch. Genau. Wir teilen uns halt auf und zwei gehen dann da hin, die anderen zwei da hin und dann noch so zwei Statisten, die dann damit sitzen. Da können ja alle mal mitmachen, die sonst immer mitmachen wollten. Ja, dann kann Tina Fey kann dann Becker spielen. Meinst du, dass Tina Fey passt das? Die ist nicht so lustig wie Becker, aber ansonsten... Nee. Ja, ich meine, die können wir natürlich kriegen. Die hat jetzt ja nichts mehr. Nee. Nach 30 Rock ist sie jetzt ja ausgebrannt. Ah, nee, sie ist, glaube ich, in irgendeinem Kinofilm sie ganz schlecht aus. Habe ich letztens den Trailer gesehen. Ja, ich werde dann gespielt von Mirko Nonchef. Der ist mir gestern eingefallen und ich weiß nicht, ob er tot ist oder nicht. Wir wissen es alle nicht. Und alle haben danach sofort vergessen, ihn zu googeln, weil es zu unrelevant ist. Ich werde von Christian Ulm gespielt. Oh, das kann ich mir Tut vorstellen. Tut mir leid, ja, ich weiß. Aber dann sind die Leute verwundert im echten Leben, dass du nicht so ein rundes Gesicht hast wie Christian Ulm. Ich sehe aus wie Christian Ulm mit einem nicht so runden Gesicht. Okay. Ja, aber die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, weil die habe ich schon so oft anderen Leuten erzählt. Außer dem Podcast. Einmal mit Christian Ulm verwechselt wurde. Am Zoll. Sind Sie Christian Ulm? Ja. Sind Sie der von unter Ulm? Wie heißt der noch? Ulm. Ich muss noch kurz was sagen, nämlich ich trinke heute Müllermilch, die limitierte Fassung Pancake mit Ahornsirup. Krass. Das werde ich heute probieren. Die leere Flasche werden wir danach verlosen. Die werden wir verlosen. Wir werden sie einmal alle ablecken, genau, so wie es unsere Art ist. Da kann man Babys mit unserer DNA machen. So die CIA oder so klont uns da. Ja, und Leonard Nimoy hat auch da was getrunken. Wie bei Big Bang Theory. Genau. Danach wollte keiner mehr trinken, weil der gerade Erkältung hatte. Nee, weil er so alt ist. Also schmeckt ein bisschen komisch. Hast du jetzt gerade frisch geöffnet? Ich habe gerade frisch geöffnet und vielleicht probiert. Ist ja ein Clown drin. Ah. Ja, schmeckt ein bisschen nach Clown. Pancake. Nee, da habe ich nicht so viel Bock drauf. Darf ich mal probieren, Tim? Ja. Das ist jetzt live, gutes Radio. Live Drinking. Wenn man sowas macht, was Leute überhaupt nicht nachvollziehen können, dann muss man immer davor sagen, gutes Radio. Also schmeckt nicht so schlecht, aber schmeckt ein bisschen komisch. Man hätte auch einfach Pancake weglassen können und nur Ahornsirup. Ja. Ach so. Das klingt wiederum lecker, aber da kaufe ich mir einfach wirklich einen Ahornsirup. Nee, danke. Kaufe ich mir nur einen Ahornbaum. Den muss man wenigstens nicht essen. Das riecht auch nach Ahornsirup. Das riecht babsüß, das Zeug. Ja. So. A moment on your lips. Trinkt man das auch in Kanada? Ja, jeden immer, ja. Jeden immer. Aber da das Bacon-Geschmack nochmal. Bacon-Geschmack ist ja eh in. Das macht man sich so über den Bacon morgens. Warum? Lecker, weil es lecker ist. Okay. Ja. Warum? Ein kleiner Tipp für unsere Kulinarik-Cast-Hörer. Stimmt. Ja. Kann man den Bacon immer eintauchen. Man nimmt ja so zwei Bacon und dann verzwirbelt man die so miteinander und dann taucht man sie in Pancake-Buttermilch. Und dann heißt das nämlich, Bacon Double Deluxe, das Essen. Ja. Mm. Das ist aber noch nicht der richtige Name, aber so Working Title. Auf jeden Fall muss irgendwie so eine Anspielung darauf kommen. Aber das überlegen wir uns bis zum nächsten Mal bei uns, bei unserer ersten Folge von unserem Essens-Podcast. Ja. Denn bald haben wir genug Sachen hier verköstigt, on air, wir dann mal eine Folge drüber machen können. Das stimmt. Wir essen immer viel beim Podcast. Ja. Das Schnitzel. Seit wir mit dem Podcast angefangen haben, vor 2 Jahren, habe ich, glaube ich, so 4-5 Kilo zugenommen. Weil wir so oft aufnehmen. Aber die Hörer werden vielleicht überrascht sein, dass wir so früh schon wieder aufnehmen. Ja. Und deswegen haben sich jetzt auch noch gar nicht ganz so viele auf unser Gewinnspiel gemeldet. Ja. Weil das jetzt ein bisschen, die dachten, okay, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder so 4-6 Wochen Zeit, bis wir unser Gedicht machen können. Ja. Und ich denke auch, vielleicht waren die Regeln nicht so klar. Und vielleicht haben wir. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es könnte sein. Vielleicht. Also deswegen wollte ich jetzt nochmal das ein bisschen als nächsten Punkt auf der Tagesordnung, die wir jetzt so on the fly machen. Wollte ich jetzt nochmal die Regeln für unser Gedicht-Challenge machen. Ja. Was heißt, wir verhelfen dem Humoralpathologie-Podcast zu seinem eigenen Lyrikbändchen. Mhm. Für Print on Demand. Ja. Und die Regeln hierfür sind, ein Gedicht uns schreiben, in dem das Wort Igel vorkommt. Ja. Und es sind Unwörter, sind Ziegel, Beagle und Riegel. Riegel. Und ich finde, das ist ein bisschen schwierig, deswegen dürfen wir jetzt eins wieder zulassen, zum Beispiel Ziegel. Oder lieber Riegel. Riegel ist auf jeden Fall raus. Ja. Ja, das finde ich auch okay. Okay, also man darf nicht Beagle oder Riegel reimen. Das sind die einzigen drei Wörter, die sich auf Igel reimen. Und das ist eigentlich schon alles außer kein zweihebiger Jambus. Aber da lasse ich auch mit mir diskutieren. Wenn es ein sehr gutes Gedicht im zweihebigen Jambus ist, ist es zugelassen. Und wenn es ein Gedicht ist, das nicht in zweihebigen Jambus, sondern über ist, dann hat das automatisch gewonnen. Ja. Vielleicht. Komplett Jambus. Und es, gibt und es darf nicht vorkommen, das hat Bambus. Es gibt zu gewinnen. Jetzt hör auf. Okay. Jetzt wird das wieder so schwer. Das ist sowieso schon zu konfus. Aber das Gute ist, es gibt Preise im Wert von über 20 Euro zu gewinnen. Nämlich zwei Bücher. Und zwar einmal von Thorsten Gottschalk. Ich weiß, um Lämmer weint man nicht. Gedichte über schlechte Menschen, verschmähte Liebe, Tod und Trauer. Mhm. Und? Da wird im Vorwort gesagt, da sagt er, wenn er jetzt bald stirbt, dann liegt das nicht daran, dass er suizidgefährdet ist, sondern es ist ein Unfall oder Krankheit, auch wenn die Gedichte ein bisschen düster sind. Ach also so. Es sind düstere Geschichten. Und das zweite Buch ist auch vom selben Autor, von Thorsten Gostschek, Suizid für Anfänger, Meinungen, Vorurteile und andere dunkle Machenschaften. Der Klappentext ist, ich bring mich um. Wie oft muss man diesen Satz hören und hat den Sprecher auch Jahre später noch am Hals? Wie viele Vertreter kann man ertragen, bevor man endlich in den eigenen vier Wänden wohnt? Was? Verstehe ich gar nicht den Satz. Warum muss man immer positiv denken, wenn man doch eigentlich keinen Grund hat? Diese und andere Fragen werden in diesem Buch in kurzen Satiren zwar nicht beantwortet, aber doch zumindest schon einmal gestellt. Das ist gut, ich habe letztes Mal gesagt, das ist ein Roman. Das ist ein Buch mit kurzen Satiren, fällt mir gerade auf. Also das war letztes Mal wirklich ein bisschen aus der Hüfte gechannelt. Ja. Für alle, die von schwarzem Humor über Ironie bis hin zum Sarkasmus Lesebedarf haben, ist dies genau die richtige Lektüre, um sich mental abzureagieren. Kurzweilig, schnell, bissig, böse und manchmal orthografisch korrekt. Da muss ich sagen, manchmal. Es ist halt Print on Demand und da, ich glaube, das ist wahrscheinlich von der Firma, die das gedruckt hat. Die haben das ein bisschen komisch gesetzt, das Buch, aber man kann sich da durcharbeiten. Ja. Und außerdem gibt es noch einen Überraschungspreis zu diesem dick geschnürten, prall geschnürten Paket, der nicht verraten wird. Der auch nicht abgeleckt ist. Nein. Das kann man nicht versprechen. Also ein Überraschungspaket vom Humoralpathologie-Podcast. Ja. Okay. Nee, für alle fleißigen Dichter. Okay, ich glaube, das war gut, ne? Für alle dichten Dichter. Okay. Okay. But how goes it wider? Haben wir noch einen Ursprungsnamen? Ja. Haben wir. Weiter geht's wie immer mit einem Wort von unserem Sponsoren. Ah ja. Wenn man, Henning, was? Du kennst dich doch mit Briefen und Post, dem Postwesen aus. Du arbeitest die Post. Du hast die Post. Vor allen Dingen hast du sie seit dem 1. Januar, seit das Porto unendlich kompliziert geworden ist, oder? 3 Cent teurer. Und sie haben nie die 3 Cent Marken da, die man braucht, um die alten 55 Cent Marken abzugraden. Oh, verdammt. Und wie ist das mit den 3 Cent Marken? Die Schlangen sind wahrscheinlich auch um einiges länger geworden, ja, in den Postbüros. Ja, bis in den DM hinein. Da ist ein DM neben der Post. Ach so, ja, das ist ja schrecklich. Wie wäre es, wenn man seine Briefmarken einfach zu Hause ausdrucken könnte? Das wäre fantastisch für mein kleines Unternehmen. Wie viel Zeit würdest du damit sparen? Kleines und mittleres Unternehmen. Ja, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die haben einiges am Briefverkehr immer noch heutzutage. Ja. Und da kommt Stamps.com ins Spiel. Ja. Denn wenn man da jetzt ein Probemitglied wird, ja, über stamps.com/humoralpathologie, ja, dann kriegt man ein Angebot, also kann man 4 Wochen erstmal Probemitglied sein und man kann, glaube ich, ungefähr erstmal Waren im Wert von $80 abstauben. Man kriegt nämlich seine kostenlose digitale Waage, wow, die bis 5 Pfund wiegen kann, die im Wert von $50. Dann kriegt man $5 kostenlos erstmal Porto dazu. Ja, nicht schlecht. Und wenn man dann nach 4 Wochen verlängert, nochmal $20. Und man kriegt ein Free Supplies Kit, also ein, das sind Etiketten, auf die man seine Briefmarken ausdrucken kann. Einfach zu Hause vom Drucker oder in der kleinen Firma oder mittelgroßen, mittelständischen Unternehmen. Ja. Im Wert von immerhin $5. Aber man kann auch ganz normal direkt auf den Briefumschlag drucken oder auf ein Papier und das auf den Briefumschlag kleben. Ist also wirklich praktisch. Man spart unendlich viel Zeit an der Post. Normal, ich glaube, das kostet sonst nur $12 im Monat. Ja. Und kann man sein eigenes Motiv wählen? Ich denke schon. Also man braucht auf jeden Fall keine teuren Frankiermaschinen mehr, weil man spart im Vergleich zu Frankiermaschinen ungefähr 70%. Dann werden wieder die ganzen Penisbriefmarken durch die Republik geschickt. Also es ist wirklich super. Das Problem ist eigentlich nur nicht durch die Republik, weil das geht natürlich nur für unsere Hörer in den USA, weil der Service ist nur für US-Postage. Ich meine natürlich die US-Republik. Durch die Republik auf Amerika. Respublika. Ja. Ja, nicht schlecht. Vielen Dank. Also wenn noch mehr getwittert, geflattert würde, dann müssten wir auch nicht so viel Werbung machen immer im Podcast. Obwohl ich sagen muss, dass diese Werbung ist natürlich eine sehr gute Werbung, weil die wirklich Ersparnis bringt und auch viel erleichtert. Und wir benutzen das täglich. Ja, also ich immer, als ich in den USA war, habe ich das immer gemacht. Stamps.com. Fantastisch. Ja. Ja, also noch andere Nachrichten. Wir sind für den Grimme-Preis nominiert im Bereich schlechte Podcasts. Ach so, ich dachte so Integrationspodcast. Nein. Oder Feminismus. Wir haben den Courage bei mir gekriegt. Aber das hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, die Nominierung. Und wir hoffen, dass alle für uns abstimmen auf der Homepage vom Grimme-Preis. Genau. Geht Integration wieder an Mesut Özil? Wie immer. Wie immer. Der wieder sagt, ja, Deutschland, schöner Land. Echt, kann der so, ist der, so beherrscht gut, der so wenig gut die deutsche Sprache? Ich möchte sagen, ja. Schade. Naja, aber ich bin total sympathisch. Ja, also mit dem lege ich mich auch nicht an, nee, öffentlich. Ich glaube, der ist auch mal locker 2 Köpfe größer als du. Hau dir richtig aufs Maul. Nein. Ja, unser Producer wird dann jeden Preis entgegennehmen. Ja. Wir gehen natürlich nicht selber dahin. Nee. Sind ja viel zu beschäftigt. Und wir haben einen Ursprungsnamen. Krass. Sollen wir den jetzt auch machen? Ja. Nee. Aber die kommen doch sonst? Nee, doch, die kommen auch immer am Anfang, stimmt. Ganz am Schluss. Und zwar kriegt immer ganz am Schluss Alvin seinen Ursprungsnamen. Der hat jetzt schon 2 Folgen darauf gewartet, wir haben ihn vergessen. Beziehungsweise ich habe ihn vergessen. Kriegt er einen extra schönen Ursprungsnamen? Ja, mal gucken, ob ich ihn aussprechen kann. Alvin ist jetzt unter dem Ursprungsnamen Nuauau bekannt. Nicht schlecht. Nuauau. Nuauau. Finde ich ziemlich gut. Ja, das ist echt gut. Ja, ist geil. Dann Also es gab viel Feedback auf die Falknerei in der letzten Folge. Das bei Twitter oder wo? Extrem viele, ja, überall. Facebook, Twitter, E-Mail. Es waren viele Leute nicht so angetan. Haben die alles versucht. Von unserem Thema, von der Jagd, was uns sehr interessiert hat, aber nicht so viele. Deswegen kommt heute der zweite Teil über Falknerei. Wir haben ein Video geschickt bekommen auf Facebook über Parahawking. Swimming with Hawks. Das ist so ungefähr wie, genau, wie wenn man Haischwimmen geht. Also Haischwimmen. Man den muss man immer so gegen die Nase boxen, sonst beißen die ja. Nein, man geht schwimmen, man geht so fischen mit Harpunen unter Wasser, mit zusammen mit Haien. Mit Kapaunen. Kann man Haie auch abrichten, dass man mit denen jagen kann? Bestimmt. Mhm. Ach, sehr cool. Dann können die so die Langusten aus dem Boden aus dem Ozeanboden aufscheuchen. Genau, die scheuchen. Das ist die blödeste Sache, die man jagen geht mit einem Hai. Langusten. Man muss die Languste erst heien. Ja. Lässt sie so ausbuddeln von dem Hai. Man muss die Haie erst langustieren. Andersrum. Ich glaube, ich meine was anderes als Languste. Vielleicht habe ich das falsche Tier. Moränen kann man ja, ich genau, ich glaube, ich meinte Moräne. Wenn die dann so rausgucken, dann beißt der Hai sie. Mhm. Genau, ich glaube, das meinte ich. Na, man stellt sich vor die Höhle, macht so doofe Gesichter und wenn sie dann rauskommt, dann rutscht ich möchte der ja nicht Hai wie jemand Moräne rüberkommen, der dumm ist. Also ich meinte Moräne die ganze Zeit. Und ich wusste auch, dass das so heißt. Vielleicht muss man ja die Moränen erst langustieren und dann kommt der Hai und frisst die. Aber dieses Parahawking fand ich cool, weil das ist ja eigentlich, Leute machen Paragliding, ja, halten hin und wieder mal den Arm raus und dann stellt sich da für zwei Sekunden ja, ein ja. Falke drauf. Ja. Das ist cool, weil da kann man sozusagen selber der Vorlass sein, auf dem der Falke steht, während ja. man schwimmt über. Nee, gar nicht. Du hast es falsch gesagt, nee, du meinst der Vollhorst. Also ist das so, wie wenn man einen Space Shuttle auf ein Flugzeug tut und das dann rumfliegt. Nee, man kann die Warte sein, meinte ich. Und man kann schwimmen, während man selber die Warte ist, zusammen mit dem Falken über dem Vorlass. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hauptsache, das Vieh schmelzt nicht, während man das Ganze macht. Ja, das ist ja nur schlecht für die Leute, die hinter einem Paragliden. Die das so abbekommen und dann abschmieren. Die hinter und unter einem Paragliden. Ja, das ist krass. Habt ihr mal geguckt, wenn man einen... Na, das ist uninteressant. Was? Nein, ist egal. Also, aber es geht auch heute wieder um Tiere. Und zwar heute geht es, also ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, um bekannte und berühmte Tiere. Ja. Da fallen uns natürlich sofort viele ein. Der kluge Hans. Ja. Also dieses Affe, bisschen, was der, das ist. Der essen kann. Nein, Pferd, das zählen kann. Das Pferd, das angeblich, das ist nämlich eigentlich nur ein Hoax. Oh. Mhm. Oh. Das war jetzt schon, hast du jetzt schon vorweggenommen oder ich hab's vorweggenommen. Kein Hoax der Woche. Laika, der Weltraumhund, kennen wir. Ach so, ich dachte, das ist so ein Hund. So ein Affe, der mal auf Facebook geht und alles liked. Laika war der erste Hund im Weltraum, das wissen wir natürlich. Mm-hmm. Und natürlich auch der Hund, der Weltraum verglüht ist. Laika. Oder JJ1, wer war das noch? Wisst ihr noch, wer das war? JJ1. Ja, auch bekannt als aka Bruno, der Problembär. Ach so. Ja, stimmt. Und der finnische Dalmatiner Jackie, der auf Kommando den Hitlergruß machen konnte, ist auch sehr berühmt. Wow. Oder Heidi, das schielende Opossum, vor kurzem verstorben, ja, leider. Ja, zu Recht verstorben. Wieso zu Recht? Ich fand das süß. Einfach so. Was hast du dagegen? Otto, der Oktopus. Oder Luise, ja. die Spürwildsau, die 1985 als erster Wildsau ein offizielles Mitglied der Polizeihundestaffel von Hildesheim wurde. Und wie ist der Oktopus, der mal Wahrsagen Paul, konnte, Fußballspieler? Paule. Paul. Der hieß Okti. Ja, und Tama, Okti. Die Katze, die in Japan Bahnhofsvorsteherin ist. Ja. Und die wirklich? Auch. Ja, die gibt's wirklich. Auch. Und Wojtek, den Bär der polnischen Armee. Ah, stimmt. Bären habe ich rausgelassen, weil da habe ich schon mal viel drüber gelesen diesmal. Ich habe diesmal komplett Bären weggelassen. Ja, Wojtek ist außer aber cool. Bruno. Ja, den habe ich nur für meine Anmoderation. Ach so. Kein Knut, keine Flocke. Kein Knut, keine Flocke, kein Beutel. Kein Wildbär. Wildbär ist ja der Bär aus der Wilhelma. Deswegen hat er diesen bescheuerten Namen. Aber Wojtek ist doch ein sehr lustiger Bär gewesen. Ja, das stimmt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob alle Hörer Wojtek auch kennen. Tim, willst du sie aufklären? Ja, das kann ich gerne machen. Ja. Das kann ich aus dem FF heraus channeln. Firefox. Ja. Heißt das eigentlich, wenn Leute sagen, das kann ich aus dem FF, dass sie das heißt entweder haben im Firefox oder Flash Forward. Mittlerweile heißt es das, ja. Ja, also das war jetzt Chrome. Das war ein Bär aus dem Iran, der von der polnischen Armee während des Zweiten Weltkriegs dort aufgegabelt wurde. Der wurde einem kleinen iranischen Kind abgekauft. Das klingt zwar schon sehr lustig. Effendi, Effendi. Hat mich für einen Bären interessiert. Und damit, weil die polnische Armee, die haben den aufgezogen und die haben ihn immer gefüttert mit Wodka und Zigaretten. Wie das so ist. Also auch so wie die Mannschaft auch gepflegt wurde. Richtig. Der war ein Teil der Mannschaft. Ein vollwertiges Mitglied. Ja. Und als sie dann weitergezogen sind nach Ägypten, um den transportieren zu können, wurde der als Private aufgenommen in die Armee. Und dann war in Ägypten bei irgendeiner Schlacht, hat er immer die Munition transportiert. Und weil er nie etwas fallen ließ, wurde er das offizielle Wappentier der 22. Kompanie. Wow. Ja. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist er nach Schottland gekommen und wurde dort Ehrenmitglied der polnisch-schottischen Vereinigung. Weil er sitzt im Vorstand. Da sitzt er im Vorstand. Ja, und hatte er die Enigma geknackt, ne? Ja. Und er hat ja auch dann seinen Vor einfach draufgehauen. Mit seiner Bärenkraft. Er ist so verzweifelt, weil er nichts verstanden hat. Er hat einfach nur draufgehauen und außerdem war er im Suff und hat gerade eine Zigarette in der Aussicht gehabt. Nee, aber er hat ja dann auch das ist gut, weil er die Uniform dann gegen einen Anzug getauscht hat. Ja. Er hat nie was fallen lassen, darum kann er schlecht häkeln. Sein Lebensabend hat er dann verbracht im Zoo von Edinburgh. Ja. Und wo ihn auch immer viele polnische Kameraden besucht haben und ihm Zigaretten in das Gehege geworfen haben. Aber weil sie kein Feuerzeug mitgeworfen haben, musste er die mal essen. Nee, aber es war ja wirklich so. Das wurde immer weggenommen, wenn du sagst, Feuerzeuge. 100 Jahre vorher, vor dem Krieg, als es noch keinen Krieg gab, als Weltkrieg noch nicht erfunden war, haben solche Hunde, solche Bären es ja in den Zirkus geschafft. Und da hätte er mit der Rauchnummer, glaube ich, auch ganz gut was machen können, weil die haben ja immer die Zigaretten angezündet für ihn, weil er konnte das nicht selber. Mhm. Ambidextrous. Und er hat dann immer einmal so zweimal gepafft und dann gefressen. So wie es Raucher auch macht. Rauchen war nicht so. Ich habe noch nie geraucht, deswegen weiß ich das nicht. Isst man die nicht, die Kippen? Also man raucht, bis das nicht mehr geht und dann isst man den Rest. Ja. Also so kenne ich das. Aus meiner Zeit als Matrose. Die Vitamine sind ja alle im Filter. Ja, die lagern sich ja da ab, während man raucht. Ja. Ja, das ist ein interessanter Bär. Mhm. Ja. Und das Kind, dem der Bär abgekauft wurde, wurde später Ayatollah Khomeini. Aber ich habe auch ein paar interessante Tiere. Dann Ayatollah Khomeini. Ja. Ich habe auch ein paar interessante Tiere den Wechsel für euch rausgesucht. Und es fängt an, also ich wollte eigentlich ein Quiz vorbereiten. Und das ist ganz gehörig ins Wasser gefallen, weil mir kein gutes Quiz eingefallen ist. Tut mir leid. Ich entschuldige mich auch bei den Hörern. Ja. Ich habe schon einigen das versprochen. Diesmal leider kann ich es nicht halten. Ja, die habe ich auch versprochen. Aber ich mache jetzt eine Art anderes Quiz. Ich sage den Namen des Tieres und ihr sagt mir erstmal, was das für ein Tier war und dann erzähle ich ein bisschen was. Das ist Quiz genug. Ja, das ist Quiz genug. Und Rotter, das erste kennst du schon, deswegen darfst du nicht mitreißen. Also, was war G.I. Joe? Ich habe es schon wieder vergessen. Ein Gorilla? Ein Skorpion. Nein. G.I. Joe war die erste und auch ist eigentlich das erste Tier, und zwar eine Brieftaube. Das erste Tier insgesamt. Nein, das war das erste Tier, das die englische, das britische Dickin Medal bekommen hat, die englische Dickin Medal 1946. Das ist eine Medaille für Tiere, die höchste britische Auszeichnung für Tiere in der Armee. Nee, das ist sozusagen das Gegenstück zum Victoria Cross für Soldaten. Hm. Und es ist das einzige US-amerikanische Tier, das diese Auszeichnung jemals bekommen hat, weil G.I. Joe hat im Zweiten Weltkrieg 100 britischen Soldaten, deswegen wurde es auch von den Engländern gegeben, und 1000 Italienern, Verbündeten, das Leben gerettet. Wie das denn? Das war so, sie ist außerdem neben Cher Ami, vielleicht noch interessant zu wissen, die berühmteste Brieftaube der Welt. Und sie ist auch in die Brieftauben Hall of Fame aufgenommen. Was es wirklich gibt. Wo steht die denn? Weiß ich nicht. Na, sie hat auf jeden Fall für die US-Armee gedient und wurde nach einigen Monaten von Tunesien nach Italien verlegt. Und, ach, das habe ich gekürzt. Und das war auf jeden Fall so, dass das Dorf, Calvi Vecchia bombardiert werden sollte, weil man hat dort waren die Deutschen, hatten sich da irgendwie verschanzt und man hatte gedacht, okay, die kriegen wir da nicht so richtig raus, deswegen bombardieren wir das einfach. Aber dann haben sie die Briten da einmarschiert und haben das einfach, die haben so ziemlich kampflos sich ergeben. Mhm. Und dann sollte, es stand aber das Bombardement an und keiner wusste, was man machen sollte, weil die Telefone nicht funktioniert hatten und die Funkverbindung. Und dann hat man nun eben diesen G.I. Joe losgeschickt. Und der hat die Nachricht noch gerade bevor die Flugzeuge losgeflogen sind überbracht. Hat er die im Flugzeug dem übergeben? Ja, ich glaube, der hat aufgeschossen zu dem Jet. An die Scheibe gehackt. Scheibe kaputt gehackt und reingeflogen. Ich hab was für dich. Ja, aber das finde ich, ist schon eine tolle Leistung. Ja, da stellt sich mir natürlich nur die Frage, wie befestigt man einer Taube so eine Abzeichen. Die Frage hat sich mir auch des Öfteren gestellt, aber ich denke, dass die auch eine formelle Uniform hatten und dass es an der Uniform abgemacht wurde, weil ich wollte ja eigentlich für die Folge Stubby, Sergeant Stubby, ein Foto von ihm in Facebook posten, weil der sieht echt gut aus, weil der hat, glaube ich, so 8 oder 9 Medaillen bekommen in seiner Laufbahn, weil der immer so, es war ein kleiner Bullterrier, glaube ich, und der wurde erst nur reingeschmuggelt in die US-Armee im Zweiten Weltkrieg, aber dann hat er da so verdammt gute Dienste geleistet. Er hat unter anderem in einem Alleingang einen deutschen Spion gestellt, indem er sich in seiner Wade verbissen hat und nicht mehr losgelassen hat. Der hatte ein Wurstbrot in der Hose. Ja. Stimmt, hat er auf diese Art auch mehrere amerikanische GIs gestellt. Das wurde dann weggelassen, aus dem Bericht gehört. Aber er ist der einzige Hund, der es bis zum Sergeant geschafft hat, also das einzige Tier überhaupt in der US-Armee. Also der wurde mehrmals befördert. Und er hat halt immer so eine Uniform angehabt und hat daran so 8 bis 9 Medaillen und befestigt und eine noch um Hals oder seinen Tag. Das heißt, der hatte auch Leute unter sich dann. Dann durften die nicht. Ich glaube, der hat sich schon befehligt. Die auch beißen. Ich denke auch. Und er hat auch noch andere coole Sachen gemacht. Der ist mal mitgekommen mit den Leuten in den Schützengraben und weil er halt diese wie ein Hund halt das kann, höhere Frequenzen hören konnte, hat er immer schon die Granaten, die eingeschlagen, dieses Pfeifen, hat er halt schon wahrgenommen, bevor Menschen das wahrnehmen konnten und hat immer befehligt mit seinen Wellen, seinen untergebenen Soldaten, dass sie jetzt in Deckung gehen sollen. Ja. Ja, das größte Problem bei so Armeehunden ist ja meistens, dass wenn die zum ersten Mal im Einsatz sind, dann bringen die Handgranaten immer zurück und darum sind die meisten einmal im Einsatz. Ja, stimmt. Ich habe wirklich ein Hund ist wirklich gestorben dadurch. Also ein Bekannter, der irgendwie auch so in 10 Einsätzen war und hat, glaube ich, 10 GIs das Leben gerettet. Beim 11. hat er die Handgranate wegbringen wollen und hat es dabei, damit der Handgranate explodiert. Aber hat posthum, glaube ich, auch diese Medaille bekommen, die Dickon Medal. Ich bin mir nicht sicher, ob das derselbe war. Vielleicht hat er auch eine US-Auszeichnung bekommen. Purple Heart. Und beim anderen Hund habe ich noch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch Stubby war. Irgendjemand hat sich beschwert mal, dass ein Hund eine Medaille bekommen hat, die auch eine der höchsten Auszeichnungen, die auch Soldaten bekommen und meint, das ist nicht okay, weil das würdigt die Soldaten nicht und wenn das Tiere schon bekommen, dann wurde ihm die danach wieder aberkannt. Ich glaube, dem Einzigen, dem das egal war, war der Hund. Das ist auch so mit dem Integrationsbambi. Ja, na, sonst habe ich auf meiner Liste Adwaita, die Schildkröte, jetzt habe ich es schon verraten. Naja. Ist eine Schildkröte. Was ist das für ein Rätsel hier? Ja, das ist Adwaita, ist interessant, das ist Sanskrit für The One and Only. Hochinteressant. Das ist war ein Riesenschildkrötchen-Männchen. Das ist ca. 1750 geschlüpft und erstaunlich, wusste ich nicht, 2006 gestorben. Jetzt rechnen alle. Und wenn dieses Alter, was bestimmt wurde, wirklich stimmt, ist es die älteste Schildkröte der modernen Zeitrechnung. Und zwar 80 Jahre älter noch als Harriet und 87 Jahre älter als Tui Malila. Ja, weil ich dachte, die älteste ist Lonesome George, der auch gestorben ist. Vielleicht aber ist nur der Einsamste. Ja, aber apropos Einsam. Oh. Ja, ich glaube echt, das ist bei Riesenschildkröten so, weil Adwaita hat sich auch nie wirklich fortgepflanzt oder so. Vielleicht, also der hat nicht so gern geschnackselt. Aha. Und deswegen ist es halt, diese lange Linie ist dann auch mit ihm ausgestorben. Vielleicht liegt es ja auch wirklich was daran, dass man sagt, dass Männer mit jedem Mal Sex hier so ein bisschen ihre Lebenskraft auch rausschießen. Das kann sein. Also, Finger weg, liebe männlichen Hörer. Und auch weiblich. Wir werden alle sehr bald sterben. Du vielleicht. Heute Abend noch. Ja. So viel Sex. Jeden Tag. Ja, ach ja, stimmt ja. Wir sind schön. Beavis und Butthead, der Podcast. Okay, jetzt gibt es ein Tier, das hat von 1800 bis 1814 gelebt und es heißt Barry. Ja, das 1814. Das klingt nach ein Hund. Kleines Tier, ja, Hund oder so. Mhm. Oder Katze. Ja, Katze, sage ich. Barry the Beagle. Fast Barry the Bernhardiner. Aber eigentlich war er kein richtiger Bernhardiner, aber er war ein Beagle. Sehr gut, aus Witz Bernhardiner, genau. Nein, er ist aus dem St. Bernhards Kloster, wo halt die Bernhardiner, glaube ich, irgendwie gemacht wurden, aber er war noch so eine, oder gezüchtet, sagt man ja bei Hunden. Angepflanzt. Gepflanzt. Das sagt man bei Bernhardinern. Gewirkt. Ja, und er war der berühmteste Rettungsbernhardiner, und aber eigentlich war er wohl noch eine etwas kleinere Version des heutigen Bernhardiners. So wie ihn wir kennen. Und er soll 40 Verschüttungsopfern das Leben gerettet haben. Und seine berühmteste Rettung war die eines kleinen Jungen, den er schlafend in einer Eisgrube fand und dann durch Lecken mal wiederbelebt hat und gewärmt hat. Wie wir es dann so gemacht haben, wie wir es gelernt haben. Come on, halt durch. Hat er sich, das ist sein innerer Monolog, auch in der Verfilmung. Barry, der berühmteste Bernhardiner. Und hat ihn dann zurückgetragen in das St. Bernhard Hospiz, wo halt dieser Bernhardiner anscheinend herrscht. Er selbst erfunden wurde. Ja. Und jetzt ein bisschen ironisch an der ganzen Sache ist, dass er 40 Leute gerettet hat. Ist also so ungefähr. Danach hat er 40 Leute getötet. Ja, es ist so ein bisschen Alanis Morissette ironisch. Dass bei der 41. Rettung, da hat er einen Soldaten retten wollen, der eingeschneit war, und er hat ihn freigelegt, hat ihn auch gefunden von der Schweizer Armee. Und dann hat er ihn auch geleckt, und der Soldat dachte, oh scheiße, ein Wolf, und hat ihn mit seinem Bajonett erstochen. Oh, sehr ironisch. Aber ich kann eine gute Sache erzählen, das ist wahrscheinlich ein Hoax. Wahrscheinlich stimmt das nicht, das steht zwar so im Museum dran, aber... Also ist er nie gestorben, lebt immer noch. Es ist... Das möchte ich glauben. Das ist ein Hoax, der sich ziemlich beharrlich anscheinend hält. Und es ist einfach, es hält sich wahrscheinlich gut, weil es eine nette Geschichte ist. Sehr nett, ja. Und er ist einfach nur dort gestorben, in dem Hospiz. Im Hospiz. Und ein Fun Fact ist auch noch, dass Lawinenverschüttungssuchgeräte heute noch als Barry-Vox häufig laufen. Das ist also ich glaube, einige Modelle und so heißen so Barry-Vox nach Barry. Ja. Nicht uncool, oder? Ja, warum heißt er nicht Bernie? Ich verstehe das nicht. So viele Chancen verschütt gegangen, wie eine Lawine, die Menschen unter sich begräbt. Nächste Tier, wenn ihr einen schon kennt, der ist nicht so interessant, der ist ein neuerer Vertreter, 1984 und gestorben 2009 am 4. August, das war Benson. Habt ihr vielleicht schon gehört? Nee. Wenn ihr in einer Nachrichtenflautenzeit britische Boulevardpresse gelesen habt. Nein, ich kenne das Tier nicht, es ist ein Schaschlik. Ein Komodo-Varan. Ah, das wäre schön. Benson ist, oder willst du noch einen Tipp? Nein. Ist so interessant. Der war ein weiblicher Schuppenkarpfen, der zeitweise als der größte Karpfen Englands. wie unspektakulär. Das ist echt kein besonderes Und er hat Berühmtheit erlangt dadurch, dass er ganz oft gefangen wurde. Denn der Karpfen Benson wurde 1995 im Kingwater Lake in der Nähe von Peterborough angesiedelt. Und er hielt seinen Namen damals nach der Zigarettenmarke Benson and Hedges. Er wurde mit einem anderen Karpfen angesiedelt, der Hedges hieß, aber der ist mal beim Hochwasser irgendwo in einen Fluss geschwommen und abgehauen. Ach, das ist in einem See, oder? Ja, genau, der ist in einem See. Und dann hat ihn vor allen Dingen Benson genannt, wegen eines Loches in seiner Rückenflosse, das aussah, als ob man das mit einer Zigarette gemacht hätte. Das ist aber schön. Das ist echt wieder kreatives Fischbenennen. Mhm. Und der andere wurde einfach dann so mitbenannt. Weil der hat das ja aus wie mehrere Hecken. Dem haben sie dann wirklich ein Loch mit der Zigarette gemacht, damit sie gleich aussehen. Ja. Na, und auf jeden Fall, im Gegensatz zu anderen großen Karpfen, konnte man Benson halt immer, jeder Angler konnte zu diesem See kommen und versuchen, den zu fangen. Und dann wurde er immer gefangen, 61 Mal oder so, und dann wieder reingeworfen. Das ist bestimmt schön. Das war sicher schön für Benson. 61 Mal Haken im Mund. Und in einer Phase, haha, das war richtig lustig, von 6 Wochen wurde er jeden Montag gefangen. Jeden Montag? Ja. Aber war das ja der schlechteste Karpfen. Ja. Oh, Futter. Oh nein, schon wieder ein Haken. Diese Sache hat einen Haken. Am 4. August aber dann wurde, 2009 wurde Benson tot im Kingwater Lake aufgefunden und die Autopsie ergab, dass er vergiftet wurde. Vermutlich durch falsch behandelte Nüsse, die in großer Zahl am Seeufer gefunden wurden. Wie falsch behandelt? Falsch behandelte Nüsse? Was erzählst du denn da? Ich lese hier nur Wikipedia vor. Die wurden nicht als gleichwertig behandelt. Nein, die wurden ungekocht als Köder verwendet und deswegen wurde davon wahrscheinlich vergiftet. Ungekochte Nüsse als Köder. Ja, wenn man die halt, das ist ja manchmal bei Nüssen so, dass die halt was nicht verzehrbar Nüsse sind. Ja, das steht da nicht. Ja, aber gekochte Nüsse sind doch nicht der Fischköder, oder? Was lebt vielleicht so Kastanien oder so. Die fressen halt vielleicht so. Ist das gemeint. Chestnuts. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, ich habe gar nicht aufgeschrieben, wie groß der war. Es war auf jeden Fall ganz schön hauschig. Ich glaube, der war so 21 Kilo oder so. Das war ein guter Karpfen. Gut, dass du bei den größten Karpfen nicht aufgeschrieben hast, wie groß der war. Weißt du, das ist sowieso alles gelogen. Das sind doch Angler, die diese Informationen geben. Ist das alles auf Latein geschrieben? Auf Angler-Latein. Der größte Karpfen Deutschlands ist ja Peter Altmaier. Ja, das ist so bescheuert. Wir sind auch ein politischer Podcast. Ich finde es halt gut, dass ganz viele von diesen berühmten Tieren, wenn man die so sucht, dann findet, das sind immer so dumme Zeitungsgeschichten, wie halt auch Crabzilla, die größte Krabbe und sowas, die in Scheveningen im SeaWorld ist, oder Sea Life oder wie das heißt. Nee. Und jetzt noch eine interessante Geschichte, die auch sich anklingt wie ein Hoax. Mike ist bekannt als, das sage ich jetzt mal vorweg, Mike the Headless Chicken. Das kenne ich. Ja, das ist ein Mikrofon. Ja, habe ich schon mal gehört. Habt ihr alle schon aus gehört? Aus dem Lied Mike the Headless Chicken. Mike the Headless Chicken. Pass auf. Die GEMA. Ob so, very shiny. Kennst du auch Mike the Headless Chicken? Ja. Ja? Das ist das Huhn, das man geköpft hat, aber das danach weitergelebt hat, weil ein Stück vom Gehirn anscheinend nicht mit abgehackt hat. Genau, es wurden große Teile seines Kopfes abgetrennt, 1945, von seinem Farmer. Und das Stammhirn und die Halsschlagader wurden aber verfehlt und deswegen hat es weitergelebt und dann hat er gedacht, ach, das tut mir leid jetzt, dann lasse ich es mal am Leben. Und das war eine gute Wahl von seinem Besitzer, denn Mike war eine echte Goldgrube. Er hat nämlich ihm am Tag, also er hat das besichtigen lassen für 25 Cent und hat damit sozusagen umgerechnet pro Monat, was es 2010 gewesen wäre, $48.000 mitgemacht. Nicht schlecht. Also, das müssen wir auch mal probieren. Ja, das war halt echt so, das haben sich viele Leute gedacht und es gab viele versuchte Trittbrettfahrer und keiner hat es hinbekommen. Die haben halt immer nur so Hühner so halb geköpft und die haben dann maximal ein oder zwei Tage noch überlegt und die haben sich gequält und dann sind die gestorben. Also das haben sich ganz viele gedacht, cool, damit kann man Geld machen, lass uns das auch mal probieren. Genauso wie du es gerade gemacht hast, du schlechter Mensch. Ich wollte einen von euch köpfen. Aber so halb. Aber so halb. So halb. Ja, das war echt. Wo ist denn bei Hühnern dann das Stammhirn? Das ist im Hals. Im Hals wahrscheinlich, das genau. Das ist komisch. Das ist ein bisschen blöd. Also das hat halt dann so die Speiseröhre offen gehabt und dann musste halt immer direkt in die Speiseröhre gefüttert werden und man musste da irgendwie so Schleim abnehmen, damit das nicht in die Luftröhre kommt und er erstickt. Und so ist er dann auch 1,5 Jahre später gestorben, weil es jemand vergessen hat. Das ist so. Zwar auf der in einem Motel in Phoenix, auf der Rückkehr von einer Tournee, ist er so gestorben. Wie in viele Amerika. Berühmte Rockstars auf irgendwelchen Motels sterben an Überdosis. An Überdosis Schleim. Hat er ein Bananen-Erdnussbutterbrot im Rachen. Ja. Dann wurden ja mal nur Würstchen gefüttert, weil man die so reinstopfen konnte von oben. Mini-Winnie-Würstchen. So eine ganze Kette rein, genau. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das mit dem Namen Mike the Headless Chicken wurde schon viel verraten von der Geschichte. Ja, ich weiß. Aber ja, das ist lustig. Und das ist wirklich wahr. Hast du das recherchiert? Ich habe es recherchiert, ja, das stimmt wirklich. Die haben mich sogar mal an die Universität von Blah gebracht, um zu gucken, woran es wirklich liegt, dass es noch lebt. Nach Harvard? Nein, nicht Harvard. Nicht, das haben die nicht schon, nur Utah. Also es kann sein, dass es nicht stimmt. Connecticut. Nur North Carolina at Chapel Hill. Connecticut University. Connecticut, das neue Maskottchen von Microsoft. Wir müssen ein Spiel machen mit so einer Mischung aus vier gewinnt und aber mit Katzen. Wir nennen das vor Connecticut. Vor Connecticut, weil das mit Bewegungssteuerung. Geil. Okay. Gibt es noch ein Tier? Ja, es gibt noch viele Tiere. Yeah. Könnt ihr noch? Ja, als nächstes habe ich gefunden Clarence Clarence. Schildkröte. Papagei, Wellensittich, sowas. Vogel auf jeden Fall. Kommt mir irgendwie bekannt vor als Tiername, aber ich weiß nicht mehr. Lachender Hans. Clarence der Spatz. Ha! Ja, das ist eine Geschichte. Ist ein Vogelname. Ja, hast du, also ich muss sagen, du bist sehr, sehr gut in unserem allgemeinen Trivia-Segment, das wir jede das Woche stimmt. haben. Letztes Mal hast du ja auch gewonnen. Habe ich auch ungefähr fast das Richtige gesagt und dafür Punkte bekommen. Ja, ich bin ja nicht so, also ich könnte ja nicht, das, was er ja auch kann, das könnte ich ja nicht. Nee. Ich denke immer, wenn die es so halb richtig haben. Ich würde es dir immer geben. B, das liegt immer so das Geld geben. Dann denke ich so, ach komm, ich überweise ihn das einfach, ich kriege eh so viel für die Sendung, da kriegst du einfach die Hälfte jetzt. List, jetzt nimm schon den Joker. Da gewinnt nämlich nur einer bei der Sendung und das ist Jauch. Das ist die GEZ. Weil die ganz viel Geld von RTL bekommt. Ja, ja, auf jeden Fall bei Clarence dem Spatzen, das fand ich seltsam. Also erstmal erzähle ich vielleicht die Geschichte. Sie hat den gefunden 1940, so vor die Witwe Claire Kilbs. Vor ihrem Bungalow lag auf einmal ein kleines Spatzenbaby. Das hat sie dann aufgezogen und das war dann auf sie sexuell geprägt und deswegen wurde sie zu der Ziehmutter von dem Spatzen. Mhm. Und sie wurden vor allem bekannt, weil die in Luftschutzbunkern und Kunststücke in London vorgeführt haben. Mhm. Und zwar im Luftschutzbunker. Und zwar konnte der so Tricks, das eine war so Luftschutzkeller, da hat sie Luftschutzkeller mit der Hand gemacht und sie hat gerufen Fliegeralarm oder vielleicht Plane Alarm, was man auf Englisch sagt, wie das ja heißt. Plane Alarm. Hat die gerufen, Plane Alarm. Und dann ist der in den Bunker gekrabbelt und hat dort regungslos rumgelegen, bis sie Entwarnung gerufen hat. Oder over, warning over. Nee. Das, ja, deswegen übersetze ich, bin was, ich kein Dolmetscher. Was ist denn das für ein Trick? Sich hinlegen. Ja, reinlaufen und hinter uns los hinlaufen. Und außerdem, noch beliebter waren seine Hitlerreden. Der Spatz stellte sich auf eine Konservendose, hob den rechten durch einen Jugendunglück leicht ledierten Flügel zum Hitlergruß und begann zunächst leise zu chilpen und steigerte dann seine Lautstärke und Furiosität bis zu einem heftigen Gezäter. Und verlor dann scheinbar den Halt und ließ sich von der Dose fallen und mimte eine Ohnmacht. Ich könnte mir vorstellen, viel Geld dafür zu bezahlen, das sehen zu dürfen. Ja, das klingt schon ziemlich gut eigentlich, ne? Ja, und Clarence wurde dadurch zu einer Symbolfigur von Hitlers in London, das von Hitlers Luftangriffen geplagt war und für den Durchhaltewillen der Londoner. Und da dachte ich, okay, das ist seltsam, dass es nur einen Wikipedia-Artikel auf Deutsch gibt darüber. Weil wenn das wirklich so eine Symbolfigur ist, dann sollte es auch im Englischen geben. Deswegen I call shenanigans. ich weiß es nicht. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, diese Witwe Kibbs. Ja. Das ist in den 50ern rausgekommen und da ist auch nicht viel drüber zu finden. Also ich denke, vielleicht ist das ein fictional Animal. Okay. Aber wir alle wünschten uns, das wäre wahr. Nee, ich nicht. Nee. Ja, genau. Also jetzt als nächstes überspringe ich, das war Doretta, die Kanzlergans. Habt ihr die alle mitbekommen? Die habe ich auch nicht mitbekommen, weil ich verfolge die Medien nie. Das war eine Gans, die von Schröder verschont wurde zu Weihnachten. Ach als so. Weihnachtsgans. Ah, doch, doch. Da haben die auch mal rausgefunden, dass es doch nicht Doretta ist, sondern ein Gant. Weil er gehört hat, dass man das, in Amerika so macht, hat er das auch mal gemacht. Genau, ein Ganter. Und dann wurde er Schröder genannt später. Und Merkel hat sich dann nicht mehr um ihn gekümmert. Und jetzt ist er tot. Die hat nicht mehr bezahlt für ihn. Ja. Jetzt ist er bei Gazprom. Stütze satt. Ja, und jetzt komme ich zu berühmten Elefanten. Und jetzt wird es traurig. Jetzt wird es ein bisschen düster. Aber danach wird es wieder ganz lustig, nachdem alle Elefanten tot sind. Okay. Und zwar der erste Elefant, auf den ich eingehen möchte, ist der Elefant von Murten. Und der wurde anlässlich eines Wochenmarktes wurde in Murten. Da hat ein US-amerikanischer Wanderzirkus 1866 dort Station gemacht und es wurden zwei dressierte Elefanten vorgeführt. Und früh am Morgen nach der letzten Vorstellung tötete der männliche Elefant dann, der von dem er 14 Jahre lang versorgt wurde, und rannte aus seiner Unterkunft in die Gassen Murtens. Und eine Zeit lang diese Verfolgung des Elefanten blieb dann erfolgreich und die Verfolgung des Elefanten blieb eine Zeit lang erfolglos und das Tier rannte hin und her und verursachte Tumulte bei den Anwohnern. Warum bloß? Ja, und schließlich konnte der halt irgendwie so durch den Bau von Barrikaden in eine Gasse gelockt werden und man beschloss, ihn umzubringen. Und deswegen bestellte man erstmal in Freiburg, also in Freiburg in der Schweiz, eine Kanone, einen Sechspfünder mit Munition. Und man feuerte und traf das Tier tödlich und es starb sofort, nachdem dann der getötete Elefantenführer am Nachmittag im Nemotoner Friedhof beerdigt wurde, zog der Zirkus weiter und hinterließ den Kadaver als Entschuldigung. Den als Warnung. Ja, und für alle Elefanten, die hier vorbeikommen. Ja, als Entschuldigung, weil die Murtaner haben den dann in Stücke geschnitten und verkauft und der wurde dort von den Bürgern gegessen. Und das Skelett ist in die Sammlung des Anatomischen Instituts der Uni Bern gekommen, wo es auch heute... Das Skelett geht halt zum rundes Loch. Ja, genau. Das kann man sich heute noch angucken. Allerdings wurde auch die Haut ausgestopft und das ist aber 1940 spurlos verschwunden. Oh. Auch gegessen worden. Ein Elefant spurlos. Ein Elefant verschwindet. Das ist so richtig Mudakami-Style. Ja, das ist echt schön. Dazu kann man eine kurze Geschichte erzählen zu Tübingen, ja. Weil hier im Burggraben liegt ja auch ein toter Elefant begraben. Ja. Echt? Weil man braucht die... Zum Glück hast du Archäologie studiert. Man braucht die Skelette hier irgendwie für so eine Schausammlung oder was. Ja. Und normalerweise, wenn kocht man Tierkadaver aus, um an die Skelette zu kommen, aber der Elefant ist zu groß für den Kochtopf. Es gibt keinen Topf von Elefant rein. Und deshalb haben die den hier in den Burggraben vergraben. Ja. Und werden ihn dann irgendwann ausbuddeln. Aber das muss immer so halb geheim bleiben, weil damit das Landesamt für Hygiene bla bla bla nicht dahinter kommt. Zum Glück hört keiner von denen unseren Podcast. Ja. Das ist ja faszinierend. Interessant. Und wann ist es soweit? Wann wird er gehoben? Ich weiß es nicht. Wollen wir mal eine Nacht- und Nebelaktion starten und uns einen Stoßzahn sichern? Ja. Ja. Dann können wir uns schön Elfenbein. Dann können wir den mal zur Aufnahme hier auf den Tisch legen. Oder machen ein Trinkhorn als daraus. Als Warnung an alle Elefanten. Oder wir jetzt reinkommen. Wir ordnen die Knochen ein bisschen anders und machen das Loch wieder zu. Und dann finden wenn wir einen Dinosaurier. Ausgraben, dann sind die ganz verwirrt. Oder wenn wir finden einen Mammut oder einen Dinosaurier. Ja. Wir könnten einen lustigen Studentenstreich machen. Das machen doch Studenten. Wir vertauschen einfach Stoßzähne und Rippen. Das ist ja wie bei den Bone Wars. Ja. Da, wo, weißt du, die zwei großen Anlagen in Cope USA. Gegen den anderen. Das war auch immer awesome, weil Marsh. Die auch immer sowas gemacht Richtig. Haben. Und ich finde es gut, dass der eine so ein riesen Edward Drinker Cope gegen Othniel Charles Marsh. Genau. Das ist ein super interessantes Thema. Das können wir auch mal machen. Ich hab euch meine Dinosaurierhefte wieder gefunden. Und Marsh war auch ein Arsch. Ja, so ist es. Stand auch dran. Ja, nee, aber eigentlich nur der eine, ja. Aber eigentlich auch beide. Ich fand es gut, dass die haben so super tolle, den berühmten Dinos gefunden, wie Brontosaurus und so, war immer falsch zusammengesetzt. Deswegen dachte man immer erstmal so 50 Jahre, dass der so aussah und dann sah er doch nicht so aus. Hatte doch Federn. Ja. Ja, und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz was sagen, nämlich, dass ich jetzt auf Toilette gehe und wir darum kurz unterbrechen. Okay. Ja, aber vielen Dank. Du willst ja nur wieder twittern auf dem Klo. Ja. Dann gibt es erstmal Musik und nach der Musik gibt es noch mehr Elefanten. Tote Elefanten. Tote Elefanten. Wir sind wieder da und wir haben uns gerade überlegt in den Ferien, wie das ja heißt, unsere Musikpause, dass jetzt ein Zwischenklammer auf T, Klammer zu Raum kommt. Bevor es zu den toten Elefanten zurückgeht. Damit keiner ausmacht vor Trauer. Wir müssen einfach am Anfang der Folge noch sagen, es kommen ganz viele Tiere heute vor, aber dazwischen kommt ein Traum und wir sagen nicht wann. Okay. Das setzt du nachher an Anfang. Okay, und wir müssen einen Disclaimer machen, dass jüngere Hörer stark geschädigt werden könnten von den schlimmen Geschichten, die wir erzählen. Ja, und wenn sie die Kopfhörer zu laut haben. Ja. Ich war auf einer Medienparty eingeladen. Dort waren viele Promis, die ich aber nicht wirklich kannte. Ich war dort mit meinem Partner, der genau aussah wie Tim Bensko. Ich weiß aber nicht, ob er es war. Ich selbst war komischerweise ein Model, 1,80 Meter groß, gruselig, dunkelbraune Haare. Ich fühlte mich gut, so wie ich bin. Also dieser, nennen wir ihn mal Tim, war gerade ein Überflieger in was auch immer und war dementsprechend erstmal ein bisschen im Fokus bei den Gästen. Ich merkte aber bald, dass er mich anfing, herablassend zu behandeln, sich auf meine Kosten lustig zu machen. Und er war wie auf Speed und Kokain gleichzeitig. Nicht nervös in dem Sinne, sondern jemand mit ADS. Er agierte sehr körperlich, sprang herum, fuchtelte viel mit den Armen. Es nervte, wie es mich auch im Wachzustand nerven würde. Dann kam Lionel Richie zur Party. Hallo. Hallo. Er kam zu mir und wir unterhielten uns. Er hatte innere Ruhe, die mir in dem Moment echt half. Tim passte das nicht und er fokussierte mich wieder. Als er merkte, dass ich mich mal eben entschieden habe, dass er nun mein Ex-Bensko ist, Klammer auf, wir waren noch nicht körperlich fest zusammen, wurde er wirklich heftig. Er lachte mich aus und so, war aber nur in seiner Ehre gekränkt oder seiner Männlichkeit, ich weiß es nicht. Lionel bot mir an, mich wegzubringen und ich stimmte zu. Die Party fand draußen vor einem Schloss statt, das eher klobig war, also nicht Neuschwanstein-mäßig. Ich weiß nicht, ob der Lonnie nun Besitzer war. Lonnie ist Lionel Richie jetzt. Lonnie. Ob der Lonnie nun Besitzer war. Aber er fand den Schlüssel nicht und es war verschlossen. Schlüssel vom Schloss. Also kletterten wir die Dachrinne hoch aufs Dach. Doch das Fenster auf dem Dach war zu klein. Da hob Lonnie das gesamte Dach des Schlossflügels an und darunter waren überdimensional grau-blaue Mülltonnen. Ihr kennt doch diese Art Garagen für diese Tonnen, meist mit Fronttür. Gutes, wichtiges Detail. Ja. Nur, dass das hier das Schloss war, in dem sie standen und sie von oben übers Dach zugänglich waren. Die standen da so drin, akkurat in Reihe und Glied, circa 4 Stück nebeneinander. Riesige. Circa 4 Stück. Ich konnte nicht zählen. Riesige Mülltonnen, wie wenn man sie als Däumling betrachten würde. Das kann sich jeder vorstellen. Circa 4 Mülltonnen. Das ist ein visueller Traum, ja. Wir kletterten runter und nun konnte Lionel die Tür öffnen. Später, als ich wach war, dachte ich, dass dort vielleicht der Schlüssel versteckt war bei den Mülltonnen. Das Schloss war innen hochmodern eingerichtet, aber nicht mein Geschmack. Alles in weißem Marmor und die Gänge wie ein Irrgarten. Die Räume waren total hell beleuchtet, bis wir zum Wohnzimmer kamen, das so groß war wie der Grundriss eines kleinen Hauses. Das ist also nicht so groß. Der Grund. Also ziemlich klein. So groß wie der Grund. Dies war eher dunkel. Hinten befand sich die Bar und ein riesiges rotes Ecksofa in knallrot. Sehr beeindruckend. Es hat mich sofort irgendwie gebannt. Ich rotes setzte Ecksofa war rot. Knallrot. Ich setzte mich darauf und da ich schon beim Betreten des Raumes ein komisches Gefühl hatte, saß ich sehr verkrampft da. Lonnie machte mir einen Drink an der Bar und setzte sich zu mir. Er deutete nur kurz Smalltalk an. Hashtag Aufschrei. Und schon machte er sich an mich ran. Er übertrat gleich die körperliche Grenze. Also schon Sex. Ohne Ausweis. Der musste erst erstellt werden. Da wusste ich, wieso ich ein komisches Gefühl hatte. Ich machte mir Vorwürfe, weil ich es vor lauter Ereignissen nicht gleich geschnallt hatte. Oh Gott, diese Ereignisse den ganzen Tag. Überall Nachbarn. Ja. Und wusste auch, dass er deshalb den Vorwurf bringen wird, dass ich das doch gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich merkte schnell, wenn ich jetzt nicht konsequent Nein sage, aufstehe und gehe, dass er richtig fies wird oder gar gefährlich. Er sah extrem gereizt und genervt aus, also sagte ich ihm, dass dies nicht läuft und ich jetzt gehe. Das war's. Das war der Traum, ja. Das war wie ein Musikvideo von Lionel Richie. Ja, und dann guckt er traurig in die Kamera hinterher. Hallo. Kommen auch immer circa 4 der Mülltonnen Lonnie. Vor. Circa 4 Mülltonnen. Ich finde es gut, dass sie so groß waren, wie wenn man ein Däumling ist und sich dann davor stehen würde, anstatt dass ja, man so sagt, ist das die waren Stars so groß so wie ein Mehrfamilienhaus. Ja. Wenn du ein Star bist, hast du nicht so normale Mülltonnen, da hast du große Mülltonnen. Und in deinem Schloss. So also groß wie der Grundriss eines kleiner kleinen Mülltonne. Tja. Aber Grundriss ist doch echt. Grundriss ist doch eh nur so ein Blatt Papier. Vielleicht ist es nur wirklich so groß wie das, was man sich dann im Katasteramt ausleihen kann. Ja. Also die Dame hat auf keinen Fall Glück mit Männern, wie es aussieht. Nee, weder mit Tim Bensko noch mit Lionel Richie. War das, welcher auf Tim war das? Tim Bensko. Ach er so. Ist der von wenn Worte deine Sprache wären. Das ist ein ziemlich beknacktes Lied. Oh. Wenn Worte deine Sprache wären. Ja, richtig. Was? Richtig. Das ist, richtig. Das klingt auch scheiße. Richtig, das ist so, wenn einem so, wie heißt die eine, Annette Lusianne noch zu nicht nervig ist, dann kann man Tim Bensko hören. Ja. Und jetzt kommen ja die Zuschriften, die heißt Luisa, nur nicht Lusianne. Ja, wie immer, wenn du die erwähnst. Ja. Jedes Mal. Jedes Mal. Dankeschön. Ja. Das jetzt wieder das E-Mail-Postfach ja. leeren müssen. Naja, kommen alle ins Spam. Wie ja jede Zuschrift. Ja. Ah, dann wollte ich noch sagen, dass das eigentlich, wir haben noch diverse E-Mails bekommen wieder und auch mit äußerst ausführlichen Themenvorschlägen. Das fand ich nett, aber leider keine Zeit, mich dafür gerade vorzubereiten. Ja. Aber ich freue mich trotzdem, das ist immer auf jeden Fall willkommen. Teilweise werden wir das nächste Folge machen. Ja. Mhm. Das ist schon mal eine kleine Vorausschau. Schon anberaumt. Müssen wir ja auch nicht machen, wenn wir es jetzt sagen. Doch, dann machen wir es wahrscheinlich eher nicht. Aber wir machen das trotzdem. Passend dazu, die Elefanten von Garnier. Ja. Das steht hier nur auf meinem Zettel, das passt nicht wirklich dazu. Was steht hier gerade passend dazu? Und zwar waren das 2 Elefanten. Nein. Ja, nicht 3 oder 4. Okay. Wie groß waren die? Und die stammten aus der letzten höfischen Menagerie, eingerichtet von Friedrich I. von Württemberg. Und die wurden von dort, also bei der Auflösung an einem Berliner Tierschausteller Garnier, deswegen auch die Elefanten von Garnier, erworben. Und der bildete die Tiere aus. Und man bereiste zu Kehrmaschinen. Nein, zu Jahrmarktsattraktionen. Man bereiste damit die Jahrmärkte in Italien und Deutschland. Und 1819 widersetzte sich einer der Elefanten bei der Einschiffung nach Mailand. Mhm. Oder er widersetzte sich seiner Einschiffung nach Mailand. Warum? Das da so steht, ich will da nicht hin. Scheiß Mailand. Und zwar, weil er gereizt wurde durch Stöße seiner Aufseher, zertrümmerte er seine Hütte und bewarf die Männer mit Brettern. Beim Versuch, das hungrige Tier mit Futter zu locken, kam einer der Aufseher zu Tode. Also jetzt könnt ihr aufhören zu lachen. Durch eine Gewehrsalve eines herbeigeeilten Militärs erschreckte der Elefant und ergriff dann die Flucht und rannte ortseinwärts in den Stadtteil Castello, wo er in die auswegslose Gasse Calle del Forno stecken blieb, in der auswegslosen Gasse. Und daraufhin in ein Haus dort eindrang, dort erstmal die Treppe beim Hochklettern so zerbrach unter seinem Gewicht. Hat er wohl das Haus elefantiert? Ja. Nee. Und es gab mehrere nutzlose Gewehrsalven gegen ihn und dann durchtrat der Elefant eine hölzerne Tür zu einer Kirche, und zwar die Kirche St. Antonin, und verschanzte sich hinter dem Betstuhl. Hat er sich geduckt, oder? Ich weiß auch nicht. Da stand das Wort verschanzte. Aber das fand ich lustig. Das klingt wie in so einem Film, dass er so in eine Gasse rennt. Also, wo kann ich hin? Ja. Durchs Haus und dann in die Kirche. Und da ist dann der Born-Elefant. Ja. Da wurde in der Kirche wurde er dann aufgenommen, hat er Asyl gekriegt. Genau. Die Mönche haben ihn rausgeschmuggelt unter einer Kutte. Die haben ihn als ganz dicken Mönch verkleidet. Da wurde dann der Ministranten-Elefant. Er hat immer so den Speihrauch geschmeckt. Manche sagen, dass er später Papst wurde. Ja, als Tierpapst. Unsere Geschichten sind immer so. Aber leider ist die Realität natürlich nicht so, denn man hat dann eigens ein Loch in die Kirchenmauer gebrochen und dort eine Kanone durch. Die einzige Möglichkeit, über einen Elefanten wieder los. Hat sie abgefeuert und die Kugel ist im Elefanten stecken geblieben. Und er ist sofort gestorben. Und sein Skelett und die ausgestopfte Haut des Elefanten sind im Naturalienkabinett der Universität Padua zu sehen. Ja. An Elefanten ist wie bei Brathähnchen, die Haut ist das Beste. Das Naturalienkabinett. Aber gut. Wir müssen echt mal gucken, wenn wir jetzt irgendwo im Museum sind beim Elefanten, müssen wir schauen, immer so kreisrunde Löcher, wenn der Elefanten irgendwo sind. Ja, anscheinend haben sie sich da halt immer auf den einen Präzedenzfall berufen. Ja, da haben wir eine Kanone benutzt. Wo war auch eine Kanone? Immer eine Kanone. Ja, das war ja früher jetzt der Fall. Das heißt, dass das war ja in Venedig und der andere war ja 1866. Also das ist der erste wahrscheinlich Fall. Deswegen wussten die damals auch schon, dass sie gleich bei dem 1866, dass sie jetzt eine Kanone in Freiburg bestellen müssen, und zwar in 6 Pfünder. Und dann wurde die Elefantenbüchse erfunden und hat den Job der Kanone übernommen. Ja. Jetzt der zweite Elefant. Das war die Unterüberschrift dazu ist Leben und Tod in Genf. Ach, der andere Elefant von Garnier. Ja, der ist auch krass. Auch, der ist noch spektakulärer, will ich fast sagen. Okay, ich bin gespannt. Das ist überhaupt nicht. Also ehrlich gesagt finde ich das nicht lustig, weil ich denke immer nur, diese Elefanten, die müssten nicht sterben, wenn die Menschen nicht immer denken müssen, wir fangen uns jetzt Elefanten und dressieren die und dann behandeln wir die schlecht und dann hauen die irgendwann ab, weil die keinen Bock mehr haben und dann müssen wir die kanonieren. Das ist halt so eine spektakulär dumme Idee, so Elefanten zu halten. Ja. Neben dem Württemberger Elefanten besaß Garnier einen zweiten Elefanten, 1820 in Genf gestorben, den er seiner Tochter überließ. Müssen haben. Nachdem er den nachdem er den Unglückselefanten aus Stuttgart erworben hatte. Unglückselefant. Unglückselefant aus Stuttgart. Das ist ein Euphemismus. Schade, dass wir keinen dicken Politiker kennen. Im Mai 1820 zeigte der Elefant der Mademoiselle Garnier in Genf seine Kunststücke. Bei dem Verlassen der Stadt geriet er plötzlich in Panik. Wahrscheinlich, weil da irgendwie Schüsse abgefeuert wurden oder sowas. Und man ließ ihn zurücklaufen in die Stadt, um in der Hoffnung, dass er dort im Stadtinneren vielleicht leichter einzufangen wäre. Ja, guter Plan. Warum rennen die eigentlich mal in die Stadt, die blöden Elefanten? Die können ja echt mal in den Wald rennen oder so. Ja, und dann... Dann werden die vielleicht auch nicht kanoniert. Aber es gelang der Mademoiselle, indem sie Leckerbissen ausstreute und ihn damit in den Hof der Bastion Hollande lockte. Dort aber begann der Elefant zu randalieren, indem er einen Munitionswagen umwarf, mit dem Rüssel die hochragenden Räder drehte und Kanonenkugeln herumwarf. Der hat sich gewehrt. Ja, das ist ironisch. Ja. Er hat Kanonen mit Kanonen bekämpft. Ja. Ja, aber obwohl der Garnisonskommandant und die herzugeeilten Bürgermeister beschlossen hatten, den Elefanten erstmal sich austoben zu lassen. Oh komm, denn das muss jetzt erstmal sich austoben hier. Schön mit den Kanonenkugeln. Auch nur ein Elefant. Sieht im Hintergrund auf einmal nur in die Kanonenkugeln. Wie macht er das denn? Saugt er erst an mit dem Rüssel? Aber auch zeitweise hat Staubsauger angestellt. Ja, aber die Mademoiselle Garnier bestand auf die Tötung des Tieres. Daraufhin erfolgten mehrfache Zureichungen von Gift in erhöhter Dosierung, unter anderem Arsen, die das Tier willig zu sich nahm, aber es blieb erfolglos. Als sich zunehmend Schaulustige zusammen begannen, beschloss man den Elefanten mit einer Kanone zu erlegen. Man brach ein Loch in die Hofmauer. Kann man die nicht mit dem Kran so rüberheben mal zur Abwechslung? Und schoss ihm eine Kanonenkugel direkt in den Kopf. Das Skelett und die Haut kamen ins Naturkundemuseum. Das ist überhaupt nicht lustig. Die Leute denken, dass wir die schlimmsten Menschen sind. Ich habe kein Mitgefühl. Wir sind for the record. Ich bin tierlieb. Bei allen anderen dachte ich das auch, aber ich glaube es mittlerweile nicht mehr. Okay, ich weiß, Roger hat eine Katze, aber ich würde ihn nicht auf, lasst ihn nicht auf eure Elefanten aufpassen. Wenn ich jetzt mal jemals Probleme hätte mit Elefanten, ich wüsste, ich müsste nur ein Loch brechen in die Wohnung, eine Kanone mitbringen und sofort das Naturkundemuseum. Ich frage mich, was der Elefant in der Zeit macht. Guckt ihr dann so zu, während sie die Wachstunde machen? Und wenn die wird die Kanone abgebaut. Die können halt hingehen und sofort die Kanone kaputt machen, bevor sie die laden können. Ja. Gibt es noch nachher einen vierten Elefanten? Ja, es gibt noch gleich einen Elefanten. Aber jetzt erstmal noch das letzte von dem Elefanten. Also, das, die kam ins Naturkundemuseum. Ja. Das Fleisch wurde unter der Bevölkerung verteilt, der es, wie berichtet wird, trotz des darin enthaltenen Gifts, gut bekommen ist. Das wäre gut, wenn noch so Leute vergiftet wurden. Gestorben durch Arsen. Ja, das hätten sie verdient. Aber die haben es einfach so, oh, scheiß drauf, jetzt essen wir den blöden Elefanten. Wie schmeckt der Elefant? Ich kann ein afrikanisches Restaurant hier in Tübingen und unter der Theke verkaufen die auch. Ein Elefantensteak. Nicht sagen. Also wer interessiert ist, also es ist illegal, Elefant zu essen, der kann mir eine PM schreiben. Das mache ich hier nicht im öffentlichen Forum. Okay. Topsy. Topsy, der Elefant. Kennt ihr Topsy? Nee. Den Elefanten? Also es gibt auf jeden Fall noch Mary. Kennst du Henning? Mary, ja. Mary. Ja, Mary ist auch traurig. Das ist ein Elefant, der in den USA. Da gibt es ein schönes, erschreckendes Bild in Wikipedia, der hat irgendjemand auch umgebracht. Ich glaube auch so ein bisschen nach vorheriger Provokation. Dann hat ein wütender Mob gesagt, kill the beast. Mhm. Und dann hat man den kurzerhand hanged the neck until he's dead. Wie man das so macht in den USA. Macht man das denn? Mit einem Kran. Und da gibt es ein Bild in Wikipedia, wo der ein Elefant an einem Kran hängt. Aber es war echt schlimm und es wurde auch echt gequält. Das ist, glaube ich, nochmal davor runtergefallen, hat sich die Hüfte gebrochen und dann wurde es nochmal da hochgepackt. Das ist kein guter Plan. Echt übel, also. Ja? Die hätten aus der Geschichte lernen sollen. Ja, das ist nicht so lustig, weil da keine Comicwaffen zum Einsatz kommen. Ja, aber es gab auch Topsy, der belonged to the, also ist auf Englisch, deswegen mache ich jetzt wieder schlechte Simultanübersetzungen, zu der zum Forepaw Circus gehörte. Und der hat seine letzten Lebensjahre in einem Lunapark in Coney Island verbracht. Und weil sie drei Männer getötet hatte, because she had killed three men in as many years, also ich glaube drei Männer in drei Jahren, inklusive eines besonders gewalttätigen Trainer, der versucht hat, ihr brennende Zigaretten zu geben, zu essen, wurde sie als eingestuft als Gefahr für die Leute und man hat gesagt, man muss sie umbringen. Eigentlich sollte Topsy gehängt werden, aber da haben sie gesagt, das ist nicht in Ordnung, das ist zu gewalttätig. 1903 und dann ist Thomas Edison dahin gesagt und hat gesagt, ich kann ihm auch auf den elektrischen Stuhl setzen. Und dann wurde das habe ich, die Geschichte kenne ich doch. Electrocuted, der Elefant. Und es gibt sogar ein Video davon auf Wikipedia, die haben es auch auf Film aufgenommen. Das habe ich mir nicht angeguckt, weil ich mag keinen Elefantensnuff. Nee. Und es wurde leider später auch veröffentlicht als unter dem Titel Electrocuting an Elephant. Und zwar hat dann Edison diesen Film benutzt gegen seine Kampagne gegen Westinghouse und Westinghouses AC-Technologie. Weil Edison ist nämlich immer durchs Land gefahren und hat Tiere mit Strom umgebracht, und zwar mit Wechselstrom. Ja. Weil AC, Wechselstrom, ist nämlich viel gefährlicher als DC. KCDC. Dino Comics. Dino Comics, genau. Dino Croc. Ja, und das finde ich halt echt gut, dass Edisons. Ja, dass Edison immer so das super Arschloch. So arschig war. Das ist noch eine weitere Sache, wenn noch nicht die Liste von Arschloch Edison lang genug ist, kann man auch noch hinzufügen, er hat einen Elefanten mit Elektroschocks umgebracht, nur um seine Elektrizitätswerke, also dass sie nicht in Gefahr laufen, von Wechselstrom abgelöst zu werden. Ja. Und wovon wurde es abgelöst? Von Wechselstrom. Ja. Weil Wechselstrom, es hat zwar höhere Spannung, aber es ist effektiver, man braucht nicht so dicke Leitungen. Genau. Es fließt besser. Ja. Genau wie unsere Venen. Ja. Also wie unser Blutsystem, das ist auch Wechselstrom. Nein. Wechselblut. Nein. Doch. Nein. Unsere Venen und Arterien, das kann man sich genauso vorstellen. Nein, das ist genau, das ist völlig was anderes. Ich weiß, das ist der Wechselstrom in die eine Richtung. Nein, nein, nein, das ist nicht das Wechselstrom. Wieder was gelernt. Nein. Podcast. Das ist das Gegenteil vom Wechselstrom. Unsere Blutbahnen. Nein. Okay, das waren die Elefanten, also das ist echt schrecklich alles zum Teil. Also die ersten auch drei waren auch lustig. Ja, man stellt sich halt immer so italienische Städte vor mit kleinen Häusern, wo fette Elefanten durchlaufen. Ich habe mir auch manchmal so vorgestellt, dass halt noch die von dem Zirkus so dabei sind. Dann sei so ein Clown mit so Pyro-Make-up, der so ein Elefant. Der mal ein Rad hinter dem Elefant herdreht. Ja, mit der Zirkuskanone erschossen. Ja, mit einem Clown. Die wurden immer mit Clownen beschossen, anstatt mit Kugeln. Dann stand wieder ein Clown in seinem Kopf gesteckt. Mit einem sechsfündigen Clown. Und ein Bär auf einem Einrad mit einer Trompete ist hinterher gefahren. In so einem Rockchen. Ja. Das, ja. Ja, interessant. Okay. Und jetzt gibt es FDC Willard. Oh, eine Ente. Ja, auch ein Vogel auf jeden Fall. Vielleicht eine Gans oder so. Ein Wasservogel. Vielleicht hilft es euch. Eigentlich heißt FDC Willard gar nicht FDC Willard, sondern Chester. Ah, von Linkin Park. Nein, das ist doch Cheddar. Ah, ja, stimmt. Nein, dann, das hält nicht. Nee, FDC Willard ist eine Siamkatze. Okay. Und zwar kennt ihr sie vielleicht, weil sie ist die einzig bekannt gewordene Katze, die international zwei Arbeiten zur Tieftemperaturphysik veröffentlicht hat in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Ist das, nee. Die anderen Katzen haben immer nur eine Arbeit. Und zwar eine Arbeit als Co-Autor und die andere mal als alleiniger Verfasser. Und zwar der Auslöser hierfür war, ja. Ich kann mir das vorstellen. Z-Z-Z-D-D-D-D-D-D. Nee, das ist Leertaste. Länger her. Die hat das schon mit Hand geschrieben. Okay. Nein, mit der Schreibmaschine ist schon. Ah, okay. Dann. Also Tiefdruck, Tieftemperaturphysik, da sind wir jetzt. Der US-amerikanische Physiker und Mathematiker Jack H. Hetherington von der Michigan State University wollte 1975 seine Forschungsergebnisse in einem wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlichen und da hat das dann einem Kollegen zum Probelesen gegeben und der hat ihm gesagt, ja, du benutzt immer hier Pluralis Auctoris, den erster Person Plural für dich, also immer wir sehen das und das und das ist nicht gewünscht von den Herausgebern und er hatte keinen Bock, das alles zu korrigieren, deswegen hat er einfach FDC Willard erfunden, was seine Katze war und hat sie als Co-Autor genommen, weil er faul war. Und dann wusste keiner, wer das ist. Und erst 3 Jahre später, auf dem 15. Internationalen Konferenz für Tieftemperaturphysik im Jahr 1978, wurde dann der ebenfalls eingeladene Zweitautor enttarnt. Und Hetherington hatte ein Ausdrucksexemplar seines Artikels mit den Pfotenabdrücken seines Co-Autors signiert und einige Kopien an Freunde und Kollegen verschickt. Wow. Ja. Ist das ein Hoax? Nein, das ist die Geschichte so. So war es. Und man kann auch auf Wikipedia diese Unterschrift sehen. Das sind einfach nur so Katzenpfoten, ganz viel auf meinem Papier. Das hat der Katze bestimmt Spaß gemacht. Ja, mit Sicherheit. Aber ich finde, das ist immer manchmal seltsam. Vor allem, weil das dann erst so steht, sie ist die einzige Katze. Das einzige Exemplar seiner Art, das zwei Arbeiten veröffentlicht hat. Das ist wie Fußballstatistik. Ja. Ja. Ja, und genau. Jetzt kommt auch schon das letzte Tier für schon. Alle Hörer, die noch Attention Span haben, wahrscheinlich nicht mehr so viele. Und jetzt kommt nämlich Greyfriars Bobby, der treueste Hund der Welt. Ja, ein Hund. Da sagen wir alle, wenn wir das hören, der treueste Hund der Welt. Das Wort davor ist nicht Hachiko, sagen wir dazu. Hoax. Hoax. Das kann gar nicht sein. Dvorak? Dvorak? Raus aus dem Studio. Ich fütter dich ja gleich. Gib Ruhe. Ja. Hennings, wir dürfen gar nicht über Hunde reden, sonst kommt Hennings imaginäres Haustier wieder zum Vorschein. Imaginärer Neufundländer. Ich will ihn nicht wiederbeleben. Imaginäre Tiere müssten so groß sein, wie es nur geht. Weil die nehmen nicht so viel. Also mindestens so groß wie der Grundriss eines kleinen Familienunternehmens. Ein Kleinbus. Also eigentlich ist Bobby wie Hachiko. Den muss ich nicht erklären, weil den kennt jeder. Ja. Er gehörte dem Polizisten John Gray und soll nach dessen Tod im Jahr 1858 14 Jahre lang bis zu nun seinem eigenen Tod am Grab seines Herrchens auf dem Kirchhof von der Greyfriars Kirk in Edinburgh in der Altstadt verbracht haben. 14 Jahre. Angeblich verließ er dann den Friedhof nur, um hin und wieder mal was zu futtern im nahegelegenen Kaffeehaus. Und es gibt zeitgenössische Berichte, nach denen sich zur Mittagszeit Schaulustige vor dem Friedhof eingefunden haben, um den Hund dann bei seinem Gang zum Kaffeehaus, also wie Wachablösung, zuzusehen. Und dann starb er im Alter von 16 Jahren und wurde dann heimlich auf dem Friedhof, wie man sagt, beerdigt oder halt auch nach einem anderen Account vor den Friedhofsmauern. Weil er eigentlich auf diesen heiligen Boden durfte als Tier. Tiere aber in der Nähe zu dem Grab seines Herrchens. Und das ist eine schöne Geschichte. End. Und es gibt auch, genau wie von Hachiko, dort eine Statue von diesem Hund. Schön. Ja. Und dann ist letztlich vor ein paar Jahren ein gewisser John Bonderson dieser Geschichte für 5 Jahre auf die ist er dann der nachgegangen. Weil das ist ja das, was man so macht als Gelehrter. Und hat recherchiert und dann 2011 seine Ergebnisse unter dem Titel Greyfriars Bobby, The Most Faithful Dog in the World, herausgegeben. Und diese Geschichte hat sich, Überraschung, ganz anders dargestellt. Denn Bonderson, der berühmte Sandburgenzerstörer, hat gesagt, dass im 19. Jahrhundert über 60 Friedhofsrunde ungefähr in Europa jetzt nachgewiesen wurden und dokumentiert sind. Und das waren eigentlich nur streunende Hunde, die sich dort richtig schön dick füttern lassen haben an den Friedhöfen. Denn die Besucher dachten dann sich damals so, oh, das ist ja ein süßer Hund, guck mal, er trauert immer noch um sein Herrchen und er ist so treu, dem geben wir was zu essen. Und außerdem haben auch die Leute, diese Gärtner, die auf den Friedhöfen waren, nicht unbedingt diese Hunde vertrieben. Denn sie konnten immer die Geschichte von ihm erzählen, die sie sich dann ausgedacht haben und haben dafür dann ein paar Pennies bekommen. Ein Tipp, also es war wirklich Win-Win-Win. Und es gab noch mehr Besucher auf den Friedhöfen, weil sich sowas rumgesprochen hatten, dass sie nochmal alle sehen wollten. Und Bonderson ist dann nach seiner Recherche auch überzeugt, dass Bobby sogar einmal gestorben ist innerhalb dieser 16 Jahren und einfach durch einen anderen Hund ersetzt wurde, weil sich klare Unterschiede in Bildern erkennen ließen. Und das Alter von 18 Jahren für die Rasse von Bobby absolut unwahrscheinlich war. Anscheinend waren die beiden Bobbys noch nicht mal dieselbe Rasse, sondern hatten unterschiedliche Charakteristiken. Und nicht mal die Geschichte um den Besitzer scheint zu stimmen, denn zuerst dachte man, der Hund, er wäre ein Hirtenhund gewesen, der Bobby. Ja. Und dann dachte man, ja, dass es dieser Polizist oder Wachmann gewesen sei. Aber das war halt ein kleiner Terrier und eigentlich ist er weder als Wachhund noch als Hirtenhund wirklich gut einzusetzen. Und diese Ergebnisse sind aber im Prinzip ziemlich egal, weil es hat keinen gekümmert, weil das Publikum die andere Geschichte lieber mag. Und dazu hat dann auch Bonderson selber gesagt, it won't ever be possible to debunk the story of Greyfriars Bobby. He's a living legend, the most faithful dog in the world and bigger than all of us. Ja, das wollte ich auch sagen. Manchmal ist es besser, Leute. Macht der Bonderson jetzt demnächst auch ein Buch über Hachiko dann? Oder? Nein. Wehe, das darf er nämlich nicht, weil das stimmt alles. Ja, nach Richard Gere's Tod ist er ganz traurig geworden im Film. Genau. Hachiko. Auch im echten Leben war der Hund bestimmt traurig. Weil die können das dann nicht unterscheiden. Die denken, das ist das echte Leben und nicht ein Film. Ach so. Die denken, Richard Gere ist wirklich tot. Ja, das erzählen die denen dann. Nee, der ist tot. Ja. Und der Greyfriar-Hund, der ist auf jeden Fall in Deutsch, ist diese Geschichte noch nicht, in der deutschen Wikipedia ist sie noch nicht entmythologisiert worden. Aber in der englischen ist ein langer revisionistischer Artikel auch dazu hinzugefügt. Manchmal. Also wenn mal einer unserer Hörer Lust hat, kann er die deutsche Wikipedia hier ergänzen. Ja. Manchmal ist es besser, Leuten eine Lüge zu erzählen, damit sie die Hoffnung nicht verlieren. Willst du eine Lüge leben? Henning. Wenn es bedeutet, dass Henning. Wir glücklich sind. Henning, ich möchte das ist ein Steak skeptischer essen. Podcast. Ich würde immer das Steak wählen. Ja, okay. Ja. Ich bin wie Cypher aus Matrix. Genau. Genau wie Cypher aus Matrix und Baby Stay Out. Der schöne Film, wo Ganoven was auf die Eier kriegen. Richtig. Von einem Baby. Von einem Baby und von Zootieren. Und wo häufig das Geräusch Boing vor. Juniors freier Tag für alle nicht-internationalen Hörer. Jetzt auf Lovefilm. Stimmt. lovefilm.de/humoralpathologie. Leitet weiter auf lovefilm.de 404.html. Not 404 not there. Spät ist es. Ja, Zeit zum Träumen, oder? Der Traum trägt den Titel Ich war Mann und Frau, also mit einem N geschrieben. Mann. Und er fängt man, an, man. Und er fängt an Mann, mit dem man. Satz, sorry, Mann und Frau. Hä? Hat da jemand geschrieben und dann als das Türkei. Scheiße. Ich habe keinen Bock auf Backslash, weil ich mache gerade eine Übung zum 10-Finger-Schreiben und da darf man sich nicht verbessern. Wo ich immer schreiben muss, der Ogre, der Ogre, der Ogre. Ich war im Traum zuerst ein Mann. Ich hatte Probleme und wollte in die Kirche gehen am Sonntag. Die Kirche. In der Kirche saßen viele Leute zum Gebet. In dem Moment war ich als Frau vertreten und saß in dieser Menge. Ich sah einen Tisch, Gebetstisch nannte sich das. Der König sollte eine Rede halten. Wir waren übrigens in England. Der König versteckte sich mit einer Frau unter diesem Tisch und zog kleine Gardinen vor, dass man sie nicht sehen konnte. Das war aber ein ganz normaler Akt, das zu tun. Ich saß da und bemerkte ein Gespräch. Leute sagten, dass der, der als nächstes in diese Kirche kommt, der König von England sein würde. Ich schaute kurz zum Kreuz und wartete, weil alles ganz leise wurde. Wir hielten inne. Mein Bewusstsein änderte sich. Als Frau saß ich noch immer im Publikum. Aber in demselben Moment betrat ich als Mann die Kirche. Gezielt lief ich zu dem Tisch, unter dem der König saß. Ich spürte die Blicke, einige tuschelten schon. Ich als Mann stand an dem Tisch und schaute zum Publikum. Sie hatten alle leere Gesichter. Nur mich als Frau entdeckte ich. Ich sah mir als Mann in das Gesicht von mir als Frau im Publikum. Ich nenne aber nicht Publikum in der Kirche. Das fühlte sich komisch an. Ein Pastor brüllte, jubelt! Alle jubelten also. Und ich war nun neuer König von England. Aber er als Mann oder er als Frau? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Er als Mann. Das wurde jetzt nicht genau gesagt. Ich bat die Leute, sich umzusehen und ich wollte auch einen Rundgang machen. Durch eine Hintertür kam ich in einen Garten. Apfelbäume standen da. Und ich sah Mädchen, die Leinenkleider trugen und Häuser aus Holz bauten. Überall entstanden diese Häuser und es wirkte wie ein Gebiet einer Sekte. Eigentlich weiß ich auch, dass es das war. Ich als Mann war sehr willkommen. Die Frauen ehrten mich und fielen wirklich auf die Knie. Ich stand an einem Baum und beobachtete die Fortschritte. Plötzlich kam ich als Frau aus der Kirche raus, sah mich am Baum stehen, aber ich interessierte mich für die Blicke der Mädchen. Ich war eifersüchtig, weil sie mich als Mann ansahen. Ich schien mich selbst zu lieben. Im Traum wusste ich nicht, dass wir eine Person waren. Es war nur das Gefühl, dass wir gleich waren und auch die Wahrnehmung. Ist etwas schwer zu erklären, wenn ich das mal so sagen darf. Ich meine, wie oft im Leben passiert einem sowas? Einmal. Nun, ich lief weiter zu den Mädchen und sie sahen mich wütend an. Eine von ihnen rannte auf mich zu und stach mir mit einem kleinen alten Messer in den Arm. Ich flüchtete in die Kirche. Mein männliches Ich beobachtete alles. Traum zu Ende. Er hört auf einer antiklimaktischen Note auf, wie so oft. Wie unser Podcast auch. Ein hochinteressanter Traum. Das hat mir gefallen. Das war echt sehr verwirrend. War literarisch schön. Es war lyrisch. Mhm. Und ich fand, das war ja so, er wurde König von England. Und dann hat man gesehen, wenn man so viel Macht hat, hat man auch große Verantwortung. Nein, wird man mit vielen Versuchungen, viel oft in Versuchung geführt. Deswegen ist er ja in diesen Mischung aus Garten Eden, Paradies und der, wie heißt das bei den Moslems, da wo die Jungfrauen sind, in den Leinenroben, auch Paradies. Ach, Paradies. Ja, das heißt ja Paradies. In ein Ökumene-Paradies ist er gekommen, wo nur Versuchungen waren, der Apfelbaum und die Frauen und ich als Frau. Und die Holzhäuser. Und die Holzhäuser. Also auch noch Schweden. Also, genau. Und Schweden ist ja das schönste Land der Welt. Ja, wegen den Fjorden. Ah ja. Ja, war schön. Jetzt hätte ich gerne wieder was über Tiere. Okay, zurück zu den Tieren. Juhu! Juhu. Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit bei deinen Elefantengeschichten gewundert, warum den Elefanten nicht ganz normal der Prozess gemacht wurde, weil da gab es schon. Nicht der kurze Prozess. Ja, nicht der kurze Prozess mit Kanone, weil das ist eigentlich nicht, wie man es machen sollte. Jedenfalls nicht, wenn man sich auf Präzedenzfälle beruft, stimmt, die es vorher gab. Da gibt es nämlich klare Regeln, die mal niedergeschrieben wurden. Mhm. In der Animal Farm. Genau. Ja, und zwar Thema Tierprozesse. Also Tiere vor Gericht. Neue Zweiteiler auf dem ZDF. In der ZDF. Also, Tierprozesse soll es angeblich schon im 13. Jahrhundert gegeben haben. Aber so richtig gut dokumentierte Fälle gibt es erst ab 15. Jahrhundert. Richtig so ungefähr wie die richtig gut, also halt so richtig niedergeschriebene Prozessverläufe und sowas. Ja. Machst du eine Zusammenfassung der Geschichte der Tierprozesse wie eine Zusammenfassung der Geschichte der Nein, Völkerei? Nur ganz kurz. Also das ist halt hauptsächlich eine Sachen, die im Mittelalter passiert sind, weil als man in die Moderne gekommen ist, hat man das nicht mehr so oft gemacht. Wurden auch Tiere als Hexen verbrannt? Ja, das ist eine ziemlich ähnliche Geschichte. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Und man kann im Großen unterscheiden zwischen Tierstrafe, Tierbannung und rechtsritueller Tiertötung. Letzteres ist im Fall von Sodomie halt Sex mit Tieren durchgeführt worden. Wie, aber dann werden die durch Sodomie umgebracht? Oder? Nein, danach. dann bringt man das Tier um. Okay, gut. Ich dachte gerade, das wäre echt ein bisschen sehr mitleidig. Das ist ganz schön unangenehm, wenn das Tier dann immer noch da ist. Das ist immer peinlich, wenn man sich wieder trifft auf einer Party. Wenn man hinter der Hand so gerät, das ist dieses Tier. Ja. Von den anderen hinter der Hufe wird das gesagt. Ja, ich habe da mal einen kurzen Abschnitt, der nochmal Tierstrafe und Tierbannung definiert. Das fand ich ganz lustig. Die Tierstrafe trifft das einzelne Haustier, das einen Menschen getötet hat. Die Tierbannung richtet sich gegen massenhaft auftretendes Getier, das die Felder verwüstet. Das Tierstrafurteil wird vom ordentlichen Richter gefällt. Die Tierbannung oft regelmäßig durch das kirchliche Gericht. Bei der Tierstrafe ist die Vollstreckung des Urteils in die Hand des Henkers gelegt. Bei der Tierbannung hört mit dem Spruch des Gerichts die menschliche Justiz auf. Die gewünschte Vertilgung der Schädlinge wird übernatürlicher Wirksamkeit überlassen. Also das Ganze kommt aus einer Dissertation, das Jahr 1937, von Herrn Hans-Albert Berkenhoff. Kannst du dann verlinken in den Artikel. Sehr schön. 19, ja. Und hast du da richtig recherchiert? Ich habe einen Artikel gelesen, ja, der zitiert wurde. Okay. Und wie ist das mit der Tierbannung? Also werden die dann verbannt oder wie heißt das? Da komme ich gleich noch drauf. Okay, gut. Also ich dachte, ich habe das verpasst. Hast du nicht. Also Tierstrafe wird gegen... Tierstrafe ist interessant, weil es wird jetzt schon gesagt, es wird dem Henker überlassen. Also das ist die einzige Strafe, das Tier wird getötet. Ja, kann sich der Henker aussuchen, wie er es umbringt. Ja. Warum muss auch sich mal ein Schwan in einer eiserne Jungfrau? Gibt es keine Sozialstunden. Los, jetzt musst du 15 Stunden auf die Egge ziehen. Also ich glaube, es gibt nur zwei, entweder das Tier wird getötet oder es wird begnadigt. Was dazwischen gibt es, glaube ich, nicht so. Aber Sozialstunden wäre echt mal was. Oder lernen 15 Stunden Tricks und wenn die uns überzeugen und uns freuen, dann ist gut. Das Rechtssystem im 15. Jahrhundert war nicht so. Luftschutzbunker. Mach Luftschutzbunker, los! Fliegeralarm! Fliegeralarm! Entwarnung! So ein schönes Tier. Also Tierstrafe, also das, was vor dem richtigen Gericht entschieden wird, geht hauptsächlich gegen Haustiere und in erster Linie Schweine, laut dem Artikel. Ich weiß nicht, warum Schweine jetzt besonders... Vielleicht, weil die groß genug sind, um wirklich Ärger zu machen. Ich glaube, wenn die gegen jemanden gegenrennen, das tut weh. Weil die sind einfach so böswillig von Natur aus. Ja, ja. Ja, mit ihren kleinen Schweineäuglein. Ja, und Berkenhoff bemerkt, dass Säue bekommen die Männerstrafe des Hängens und Eber die Weiberstrafe des lebendig Begrabens und Ertrinkens. Oh. Also so geht das hauptsächlich. Ist ja aber andersrum dann. Ja, komisch irgendwie, habe ich auch gedacht. Warum kriegen die Eber nicht die Männerstrafe? Ja, und vor allen Dingen, warum sind das so verdammt bestialische Strafen? Ja, es ist halt so ähnlich wie mit Hexen. Begraben. So ertränken. Und die auch wie erhängt begraben? Man denn Schwein? Das ist doch so gerade. Das ist doch kein Eis. Flutsch. Ja, die brechen sich aber wahrscheinlich auch erst dreimal. Eine Schlange erhängen. Schlange erhängt man ja auch nicht. Die macht man und haut die gegen die Wand. Die macht man so Jean-Claude Van Damme-mäßig in Hard Target. Man beißt denen die Rassel ab. Damit sie dann Ninjas sind. Und die Verfolger beißen können. Nicht schlecht. Ja. Und ja, anscheinend gibt es halt aus dem 1500 viele Dokumentationen, aber auch Parodien und Fiktion, wo auch so Verfahren beschrieben werden. Und es ist anscheinend ganz schwer, die zu unterscheiden. Woran kann das wohl liegen? Also haben die Leute damals schon gemerkt, dass das ein bisschen dumm ist, was die machen? Es gab dann halt auch Geschichten, wo dann Krebse zu Ertränken verurteilt wurden oder Maulwürfe lebendig begraben. Und da liegt dann der Verdacht doch nahe, dass es nicht ein echter Fall ist. Das machen die ja immer so, in die Schildbürger machen das ja immer. Mhm. Na, ich hoffe erst, dass in die Kastellanin 4, die Wanderhure 4, auch Tierstrafen drin vorkommen und danach in der Doku das aufgearbeitet wird. Das kommt ja nicht vor, weil die ja schon gesagt haben, dass sie keinen vierten Teil machen werden. Ja, wenn das Geld kommt, dann kommt auch der vierte Teil. Ja. Wenn wir denen nur genug Geld bieten, dann werden die schon noch einen machen. Genau, vielleicht können die Kickstarter machen. Vielleicht können wir auch einfach die Einnahmen aus dem Humoralpathologie-Lyrikband verwenden. Stimmt. Um eine weitere Wanderhure. Oder unsere Flatter-Einnahmen. Je nachdem, was mehr wird. Ja. Schwer zu sagen. Ja. Ja. Mal gucken. Es wurden anscheinend auch Verfahren eingestellt, weil die Tiere nicht vor Gericht erschienen sind. Oder weil die nicht zurechnungsfähig waren. Vielleicht. Das Tier konnte nicht kommen. Jetzt auch ein Tier-Asylum, wo die dann hingepackt wurden, wenn die nicht zurechnungsfähig waren. Nein, die wurden dann, glaube ich, auch umgebracht. Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum man die nicht einfach so getötet hat. Vielleicht wollte man sich da irgendwie absichern. So das ist echt hoch und das ist echt auf geistlicher Ebene, weiß ich nicht. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Okay, und ein berühmter Prozess war 1457 in einem kleinen französischen Dorf. Da wurde einer Sau und ihren Ferkeln der Prozess gemacht, weil sie ein Baby gefressen haben. Oh. Die Sau wurde dann... Das klingt wieder eher nach Bad Parenting. Ja, ja. Sein Baby zwischen der Sau und dem Ferkel. Das kommt jetzt auch. Die Sau wurde zum Tode verurteilt, also dann wahrscheinlich Männerstrafe, ne, hängen. Mhm. Aber die Ferkel wurden verschont und es wurde festgelegt, dass sie nur unter dem schlechten Einfluss der Mutter standen. Die Ferkel. Also die wurden dann begnadigt. Ich finde das eher so, Bad Parenting von dem Eltern des Säuglings, die die Säue in der Nähe vom Baby haben rumlaufen lassen. Ja, wie ist das Baby in die Nähe von den Schweinen gekommen? Ja, das oder war ja haben da sich nicht drum gekümmert. Streng getrennt. Ja. Die Schweine waren ja Teil der Familie. Ja. Ich frage mich, was dann aus den Ferkeln geworden ist. Das waren Hausschweine. Ja. Sind die alle Man so hat ja auch oft Onkel und Tante genannt. Die sind dann abgedriftet in die Kriminalität. Ja, ein paar sind abgestürzt, aber manche wurden auch erfolgreiche Anwälte für andere Tiere. Stell mir so vor, dass sie dann Drogen verkaufen. Ja. Also halt, man gibt dem einen Schwein Geld, dann geht das um die Ecke, dann kommt ein anderes Schwein. Oder das pfeift dann einmal, dann kommt das andere Schwein. Mhm. Deswegen sagt man auch, ich glaube, mein Schwein pfeift. Oder man nennt die Polizisten Pigs, weil das ironisch ist. Ja. Genau. Und ein Ferkel ist später auch Mönch geworden. Ja. Und Papst. Aber das hält die katholische Kirche geheim. Wie viele Papsttiere gibt es? Franz von Assisi. Ja, und dann gibt es halt die Tierbannungen. Das wurde dann hauptsächlich gegen Insektenplagen gemacht. Ja. Ach so, es hat sicherlich viel gebracht. Weil die nicht jeweils einzeln getötet werden konnten. Und ja, die Älteste. Muss dann immer ein Repräsentant vor Gericht erscheinen. Ja. In einem Glas. Ein Schwarm. Und das erste urkundlich belegte Verfahren war der Maikäferprozess von 1320 in Avignon. Kennt man ja. Das hat bestimmt was gebracht. Das haben sie nur in Frankreich gemacht, den ganzen Quatsch. War da gerade der Papst da, oder? Wann weiß war das? Ich nicht. Avignon 1300. Vielleicht, weiß ich nicht. Bin da nicht so sicher mit der Geschichte. Ja, alle. Ich habe meine Tipps auch nicht mehr so sicher drauf wie früher. Ja. Papst. Und das lief dann halt so ab, dass die Insekten exkommuniziert wurden. Ja, ist gut. Korrekt. Ja. Verdienterweise. Das hat man wohl gemacht, weil man halt nicht wusste, was man sonst machen soll. Ja, sind sie aus dem Schoß der Kirche verbannt. Okay, das habt ihr jetzt davon. Das ist halt Blattläuse. Ja. Deswegen gibt es da halt bei diesen Insektenprozessen gibt's ganz viele Parallelen zu den Hexenprozessen, weil das halt auch nur so sind, wir brauchen hier einen Sündenbock und deswegen. Und dann sind die Insekten alle in Sack und Asche gekleidet zum Papst und haben um Vergebung gebettet. Ja. Cabanossi. Ja. Aber halt auch die Insekten hatten dann auch Anwälte, die zum Beispiel argumentiert haben, dass das ja eine Strafe Gottes ist, dass jetzt hier eine Insektenplage ist. Und dann. Wow. Ja, dann waren die so ziemlich mit ihrem Latein am Ende. Mhm. Was willst du denn noch sagen? Ja. Ja. Hat nichts gebracht. Nee, nicht so viel. Also die Insektenplagen haben irgendwann aufgehört, als wir alles zugebaut haben. Okay. Dann waren die nur noch in den Häusern. Und dann musste man dann auch keine Bannungsprozesse mehr machen. Ja, und ich habe jetzt hier noch einen Abschnitt aus einer Abhandlung von dem Kleriker Felix Hämmerlin aus dem 15. Jahrhundert. Ist übersetzt aus dem Latein. Aber da ist eine am Ende ein Exorzismus gegen Insekten. Okay. Hast du es übersetzt? Nein. Hm. Das hat der Autor des Artikels übersetzt, den wir dann verlinken. Okay. Dann geht einfach auf Wikipedia. Da ist ja auch verlinkt. Okay. Diese Tiere wurden nun in der Diözese Chur, also ist in der Schweiz, dreimal rechtmäßig vor Gericht geladen. Das Urteil wies sie in eine öde Gegend für ihre Nahrung an. Boah. So wird dies bis auf den heutigen Tag gehandhabt. Ähnlich ist es in den Diözesen Konstanz und Lausanne. Lausanne. In Heidelberg stimmten die Professoren ebenfalls darin überein, dass die Malediktion unvernünftiger Tiere statthaft sei. Es steht also fest, dass Exkommunikation, Malediktion und Vernichtung dieser unbeseelten Tiere gestattet ist und angewandt wird. Zum Beweise führe ich den Bischof von Lausanne an, der Besprechungen gegen die den Fischen schädlichen Blutegel, alle Arten von Würmern zu Wasser und zu Lande, Mäuse, Heuschrecken, Schmetterlinge und andere Schädlinge anwandte. Dieser Bischof hat ein vollständiges Ritual für solche Fälle ausgearbeitet. Betreffend des Prozessverfahrens und der Verfluchung. Verschiedene Sondergebiete dienen nun nur der Bitte um Vertreibung dieser Schädlinge. Der Exorzismus selbst lautet: Ich belege euch mit dem Bann, ihr schädlichen Würmer oder Mäuse. Im Namen Gottes, des allmächtigen Vaters, seines Sohnes Jesu Christ und des Heiligen Geistes. Ihr sollt sofort dieses Wasser, Felder oder Weinberge verlassen. Im Namen Gottes, der himmlischen Herrschern und der Heiligen Kirche, verfluche ich euch. Wohin immer ihr geht, sollt ihr verflucht sein. Von Tag zu Tag sollt ihr mehr ermatten und an Kräften abnehmen. Sogar der Bauer kann mit Erfolg Sprüche sagen wie: Ich beschwöre euch Würmer bei Gott dem Allmächtigen, dass er euch diese Städte oder dieses Haus verabscheuungswürdig sei. Wie groß die Macht des Wortes des Herrn ist, geht daraus hervor, dass ein Bischof aus dem Genfer See durch seine Worte alle Aale vertrieben hat. Das ist dann wieder ein guter Beweis am Ende. Alle Aale vertrieben. So, also. Verdammt, bei mir klappt das nicht, aber der Bischof hat es doch mit den Aalen geschafft. Irgendwas mache ich falsch. Genau, so wie seitdem Jesus da gesagt hat, keine Tiger mehr in Europa, gibt es keine mehr. Ja. Hat er gut gemacht. Seht nur, die Kraft des Wortes des Herrn. Mhm. Ja. Ja, alles nur Show, sagen wir mal so. Also nennen wir es die Tierschauprozesse. Und ich glaube, das ist ein abgekatertes Spiel. Ja. Ich glaube, die letzten Prozesse wurden dann so im 19. Jahrhundert gemacht und dann haben Leute gemerkt, das ist irgendwie peinlich. Ich fand das eine Bild halt schön, dass da auch war, dass wo so eine Sau im Zeugenstand war. Ja, das war von 1457. Das ist das so. War das eine Parodie, das Bild? Oder war das? Ja, das sah halt so aus, weil die Leute so komisch dargestellt haben. Ja, eine Sau an einem Podest. Auf dem Zeugenstand so. Mit ein paar Tränen im Auge und Ferkeln unter ihr. Ja, das ist aus so ein Kuriositätenbuch aus dem 19. Jahrhundert. Also Geschichten, die wirklich stattgefunden haben. Und dann war halt jemand von den Autoren ein Bild dazu gemacht. War das von Jonathan Frakes, das Buch? Ja, so ungefähr. Ich glaube, da hat er uns einen Bären mit aufgebunden. Ja, also ob das Ganze halt stimmt oder nicht, ist immer schwer zu sagen. Aber ich finde solche Geschichten, gerade diese alten Texte und... Aber dass es sowas gab, ist ziemlich sicher. Ja. Und das ist halt absurd. Und viele Elefanten hätten sich auch einen Prozess gewünscht, der nicht auf Kanonierung... Ja, oder nicht auch von wütenden Mobs. Moment, ich glaube, es gab auch Verbannung bei Tieren. Ja. Das gab es auch. Das ist gut, du musst jetzt wie Napoleon halt. Ja, alle. Ja. Alle Schweine auf Elba. Ja. Alle Kälber auf Elba, sorry. Kannst du es nur neu schneiden, bitte? Nein. Mist. Ich schneide doch immer nur meine Fehler raus. Ja, interessant. Kommt jetzt noch ein Traum? Jetzt kommt noch ein Abschlusstraum. Geil. Und dann gehen wir alle ins Bett. Jawohl. Ein Bekannter versuchte, sich im Traum zu töten. Er wohnte in einer langen, dunklen Straße. Sein Zimmer lag so hoch, aber der Raum war leer. Er stürzte sich aus dem Fenster, kam ins Krankenhaus, aber keiner außer mir machte sich Sorgen. Alle schrieben ihn in ein Gästebuch, dass er selbst zu dumm zum Sterben sei. Es gab noch andere fiese Sätze und so weiter, aber ich kann mich wörtlich nicht daran erinnern. Ich ging durch diese Straße, es war hell. Ich war in einem Haus, ich traf zwei Figuren aus Action Games. Ich war eine schwarzhaarige junge Frau, ängstlich, aber ich überwand mich. Zu sehen war eine Kugel. Ich war in der Kugel, das obere der Kugel fehlte. Die Innenwände der Kugel leuchteten und zeigten denselben Ort, aber in einer anderen Zeit. Jedoch waren diese böse. Wir versuchten, sie aufzuhalten, zu uns zu kommen. Ich sah fliegende Menschen in Hightech-Anzügen. Sie waren blitzschnell und arbeiteten nervös daran, dass sich das Tor in der Kugel nicht öffnet. Ich gehörte auch zu dem Team. Ein Mann kam zu mir und ich wachte in einem Helikopter auf. Die beiden Actionfiguren waren wieder da, die Frau vor mir, der Mann hinter mir. Wir hatten einen Dreierfallschirm und sprangen aus dem Heli. Landeten unbeschadet und kamen in einer seltsamen Straße an. Ich sah diese Straße, in einem Auto saß ein Ingenieur, der eigentlich mein Freund war, aber er kannte mich nicht. Er telefonierte mit mir, aber mit einem Ich aus einer anderen Zeit. Oder mit einem Ich als Frau aus einer anderen Zeit. Ich klopfte an seine Scheiben und er sah mich an, legte auf und schaute fragwürdig. Oder fragen? Er schaute fragwürdig. Ich weinte und hatte das Gefühl von starker Liebe. Jedoch war er mein Feind, denn der Freund aus meiner Zeit war wohl tot, der aber war aus einer anderen Zeit. Das hieß, dass das Tor wohl offen war. Ich sah die Straße. Die ganze Kulisse pellte sich. Aber ist eine gute Wortwahl. Man kann sich vorstellen, wie das vielleicht aussieht. Ja. Aus schön wurde Metall. Aus dem Metall wurde langsam LED. Kennst du das, wenn sich das ganze Metall in LED pellt? Ein großes LED. OLED? Ich hatte eine Vision, als ich bei dem Team war. Ich sagte, dass nur wenige Meter weiter das Tor sei und wir schließen mussten. Das Tor war aber noch gar nicht da. Es kam erst später. In einer Zeit. Ich hatte auch die fehlenden und schwer zu besorgenden Teile dafür. Sie schauten böse. Ich sah die Straße, aus dem LED wurde schwarze Materie, die rote Lichter hatte. Der Himmel war weg und wurde wie eine Platte, sah aus wie ein Computer von innen alles. Es war kritisch. Kritisch. Es gab einen Fehler. Ich war der Fehler. Ich war der Feind von der anderen Seite, denn ich hatte die Teile und wusste, was zu tun war. Aber ich weiß nicht mehr, warum ich dort war. Zwar, um zu verhindern, dass die Menschen aus meiner Zeit in die andere Zeit kommen sollten, aber wer hatte mich geschickt? Ich selber. Aus der Vergangenheit. Aus der Zeit aus. Aber das ist so ein Traum. Also zumindest am Anfang, da hört sich das mal an, wie so Träume, die ich mir auch vorstellen könnte zu haben, sodass ich dauernd passiert irgendwas Komisches und es fällt mir nicht auf, dass ich so... Ich ging in die Straße, plötzlich war ich in einem Raum und dann ging ich ins Krankenhaus und dann war da eine Kugel. Ich war in der Kugel. Ja, aber nicht so, die Träume hören immer auf, so wie meine zu werden, wenn man sich selber in mehreren Versionen irgendwo hat in einem Traum. Das ist mir noch nie passiert, muss ich sagen. Ja, glaube ich auch nicht. Dieses komische Beschreibung, aus schön wurde Metall, aus Metall wurde LED. Das kann ich mir schlecht vorstellen, wie aus Metall LED wird. Die ganze Szenerie sich pellt. Schön. Vielleicht sollte ja... Das ist schön. Schön. Vorher war schön, danach LED. Vielleicht ist ja LED so ein bisschen wie Neon. Ja. Manche würden sagen, LED ist schön, aber Metall kann auch schön sein. Deswegen. Ich finde schön, ist ja schön, dass eigentlich ist das schön das Problem. Nicht das LED. Eigentlich ist auch LED. Es war alles kritisch. Ich glaube, es ist das kritisch. Ich war der Fehler. Ja, schöne Träume. Vielleicht ist auch der Fehler, der das vorliest oder hört. Jeder. Vielleicht. Das kann sein. Ich würde sagen, Tim ist der Fehler. Vielleicht. Ich finde, wir sind ein gemeinsamer Gemeinschaftsfehler. Okay. Meine Eltern sagen immer, ich war ein Fehler. Ja, toll. Nein, sagen sie nicht. Echt nicht? Warum? Das sagst du ja nur, wenn die dann zuhören. Ein glücklicher Fehler. Ja, das ist ja, das macht es besser, ne? Ja. Mhm. Aber immer noch ein Fehler. Im Großen betrachtet. Traurig. Auf dieser traurigen Note. Ja, wenn die Hörer nochmal zur Erinnerung auch selber traurig sein wollen oder mit Traurigkeit und dunklen Gedanken umgehen können, können sie versuchen, in unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Genau, mit einem Überraschungspreis, den nicht mal ich weiß. Ich denke, vielleicht kennt keiner aus dem Raum den Überraschungspreis. Er ist so eine große Überraschung, wir wissen selber nicht, was er ist. Da bin ich echt gespannt. Vielleicht ist es ja eine CD, eine gebrannte CD mit Hits. Mit Hits? Ein Mixtape. Das für offizielle Humoralpathologie-Mixtape, das man hören kann, während man Humoralpathologie hört, zum Hintergrund. Mhm. Ja. Wäre doch was. Wäre was, aber ich glaube nicht, dass das die Überraschung ist. Das wäre dann ja auch keine Überraschung mehr. Nee. Aber wir haben ja auch bald, wir kennen jemand, der hat bald vielleicht, wenn der Kickstarter auch wirklich hält, was er verspricht, einen 3D-Drucker. Genau. Das ist dann so, wie wenn man früher auf dem Schulhof als erster einen CD-Brenner hatte von seinen Freunden und dann Filme oder einen VHS-Kopierer, dass man Filme verteilen konnte oder CD-Brenner, dass man CDs weiterverkaufen konnte, die man sich so 10-mal anhören konnte, bis sie kaputt war. Also ich lasse mir als erstes Quake 2 ausdrucken. Das heißt, wir können dann auch mit unserem Drucker einen Becher Buttermilch ausdrucken. Lustige Sachen drucken, bald. Mit unserem Drucker, der keinem von uns in dem Raum gehört. Ja. Und die dann auch verlosen. Stimmt. Zum Beispiel einen Igel in 3D. Wow, ein Igel in 3D. Ja, klingt gut. Aber erstmal können wir nichts machen, außer uns verabschieden, oder? Ja. Folgt uns auf Twitter unter sunsunschau @benkay2000, @rogerbraun, @timschierbaum und neu @kleinbecker. Liked unsere Facebook-Seite facebook.de/humoralpathologie irgendwas. Ja. Humoralpathologie.de ist unsere offizielle Homepage. Wir freuen uns immer auf alle Bewertungen über. Nee, die schlechten nicht. Größer gleich 5 Sterne. Ja. Auf iTunes. Ja. Einer hat uns mit 2 Sternen bewertet, das hat mich gefreut, aber leider keinen Text hinterlassen. Aber ich denke, es sollte mehr Leute geben, die das einfach nicht interessiert, was wir hier bereden. Und das kann ich auch gut verstehen. Oh, wenn es aber bloß eine Möglichkeit gäbe, dem aus dem Weg zu gehen, wenn es einen nicht interessiert. Tja. Das war schön. Wir wollen das Thema nicht vertiefen, sondern wollen stattdessen uns verabschieden. Henning geht ja für immer. Nein. Aber für längere Zeit. 2 Wochen. Ja, okay. Für 2 Wochen. Und wir wünschen ihm alle eine gute Reise. Ja. Und hoffen, dass du gut zurechtkommst mit deiner neuen Familie. Mit meiner alten, ja. Ja, das wissen ja unsere Hörer nicht. Und wünschen einen guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit an alle, die essen, während sie uns hören. Guten Appetit und was sage ich immer am Ende? Wir hören uns in der nächsten Dimension. Schön. Werde ich die alle essen. Nein. Und zwar nach großen Sortieren. Aber bist du weit weg von dir? Ja. Meins ist zu niedrig. Ich brauche ein höheres Mikrofon. Ich kann. Wo bin ich? In welchem? Du bist die 3. Ja, okay. Muss sehen, dass ich diesmal laut genug bin. Und wer seid ihr? Hallo. Roger. Und Henning. Und Roger. Okay. 2-mal Roger. Roger. Lustiger, aber jetzt ist es nicht mehr. Wir sagen alle Roger und nachher sagen wir alles Roger. Okay. Und dann sagen wir Roger Rabbit. Alle Roger. Roger Rabbit und Roger Federer. Ja. Roger Rabbit. Dann sind sie alle abgedeckt. Ja, das wäre lustig. Dann sagen wir alles Roger in Kambodscha. Und der eine Roger, der Roger genannt werden möchte. Ja. Sagen wir Roger, Roger. Und dann sagen wir alles klar in Guatemala. Ja. Und dann sagen wir alles Paletti in. Ja. Was reimt sich auf Paletti? Spaghetti. Spaghetti-Land. Alles Paletti-Mann in Spaghetti-Land. Ja. Okay. Damit haben wir schon mehr gereimt als unsere lieben Hörer. Ja, alles ziemlich lahm so in Burkina Faso. Alles ziemlich lahm in Pakistan. Pakistan. Pakistan. Wo der Khan war. Khan! Ja, ich glaube, wir sind. Pretty Good To Go. Was ist das hier für ein Ding? Was macht das? Was macht das? Hallo. Hallo? Hallo? Hä? Oh, okay. Hä? Was macht das? Ach, das war der Knopf, der alles gut klingen lässt. Was sind das hier alles für Hebel? Und wie ist das? Sollen wir heute Abend dann Pizza bestellen oder wie geht das ab? Oder wird es gemacht? Nee, bestellen. Okay. Wir holen von Da Giovanni. Okay. Ja, ich nehme... Bestell schon mal jetzt. Ich möchte gerne eine Margarita. Wir können das jetzt einfach aufnehmen jetzt und dann spiele ich das später ab. Ich stelle wieder bereitfüge ich meine Hose zur Verfügung. Ja, wir können es ja wirklich kommen lassen, damit wir mal wieder kommen können. Ja. Gag. Ah. Ich gehe schön in meiner Jogginghose zum Pizza holen. Okay. Ich habe ja auch meine Jogginghose dabei. Ja. Die musst du dann auch anziehen. Warum nicht? Hast du deine Jogginghose dabei? Ich gehe jetzt auch mal. Das ist meine Bauarbeiterhose. Ach so, okay. Gebohrt. Du hattest eben auch deine Bauarbeitermütze an. Ich habe jetzt kurze Haare und da ist mir kalt um die Öhrchen. Wer ist der Hobo? Gack. Tim hat eine Mütze auch verstanden. Die haben ja letztens Gag getackelt, als er vergessen hat, seine Kendo-Maske nach dem Training abzunehmen und dann mit einer Bank Geld abheben wollte. Kann passieren. Es war halt auch nicht geholfen, dass er an dem Tag mit einem echten Schwert geübt hat und das noch nicht in die Teile gepackt und einfach mit einem Schwert in die Bank gelaufen ist. Könnte passieren. Okay, ich muss versuchen, die Geschichte irgendwie lustig zu machen, dass jemand lachen muss. Was außerdem noch dazu beiträgt. Nein, okay. Ich glaube, wir können anfangen. Ja? Ich höre mal kurz rein. Weg und dann geht's auf. Aber vielleicht ist die eine Tochter ja ein siamesischer Zwilling. Ja, das stimmt. Was geht morgens auf vier Beinen, am Tag auf zwei und abends auf drei? Die Zwings. Oder ein Monster, was am Morgen auf vier Beinen geht und mittags auf zwei, abends auf drei. Eine Raupe. Eine Raupe. Die puppt sich ein. Ein Stuhl. Ein Stuhl, der am Mittag kaputt geht und abends benutzt. Muss man das so sagen, wie bei Jeopardy. Ja. Da kann man sagen, what is a man? What is a man? Ja. Vorgestern ist im Schwarzwald eine Kamelfarm abgebrannt. Wurde die für afrikanische Restaurants gehalten? Also wurden die dort gehalten, um da Fleisch zu liefern? Aber im Radio kam immer ganz oft, weil da sind irgendwie 100 Kamele beigestorben. Und da kam ganz oft, ja, hier liegen sich die Menschen in den Armen und weinen, weil die schon als Kinder hierher gekommen sind zum Kamele rein. Ja. Auch die Feuerwehrleute sind persönlich betroffen. Naja, auch sie hatten... So wieder im Alternativuniversum im Schwarzwald die Kamelfarm. Sie hatten engste Freunde unter den Kamelen. Oder war es auch Ali ist gestorben. Da war es die Kamelfarm und sind ganz viele Zigaretten abgeworfen. Ja. Akbar musste sofort schauen, ob seine Freunde nicht auch betroffen waren. Das heißt, jetzt ist die Kamelpopulation in Deutschland so um 50%. Ja. Aber Kamele sind total nette Tiere. Die werden auch für Kindertherapie eingesetzt. Ich schwimme mit Kamelen zum Beispiel. Ja, oder sogar Trampeltiere. Man denkt, das ist gefährlich, weil das so klingt, wenn da so kleine Babys drumherum krampeln. Aber die sind anscheinend total Therapietiere. Tierlieb. Bist du wie Elefant. Ich mag die voll gern. Vor allem Trampeltiere. Nicht Elefanten. Auf Camel ist ja auch ein Krampeltier und kein Kamel drauf. Nee, stimmt, ist doch ein Kamel. War Dromedare? Dromedar. Elefanten erwürgen nach alles mit ihrem Rüssel. Stimmt, Camel ist ein Dromedar drauf. Mhm. Ja. Aber Dromedar klingt nicht so cool. Dromedar. Aber Camel raucht man ja auch nur richtig, wenn man zwei gleichzeitig raucht. Ja. Hast du mal eine Dromedar da? Hast du mal eine Dromedar? Aber jetzt muss man nachschauen, ob Dromedar auf Englisch überhaupt Dromedar heißt. Nein, das heißt ganz anders. Das ist dann wieder so, wie halt so Varan. Heißt auf allen Sprachen Varan, aber auf Englisch Monitor Lizard. Ja, und Dromedar hat jetzt auch einen komischen Namen. Guck mal kurz nach. Ich habe gehört, dass man heute bei klarem Wetter den Dromedar-Nebel sehen kann. So. In einer klaren Nacht. Weil ich dachte, weil er so ein weil der Monitor dabei hat. Monitoren haust. Wie so als Käfig umgebaut. Das Dromedar auch als einhöckriges Kamel bezeichnet. Ach! In einer anderen Sprache lesen. Das heißt, auf Englisch heißt es Mono da. Warte. Mono-Camel. Auf Englisch heißt es Dromedary. Echt? Dromedary Camel. Oh no, ist ja doch ganz boring. Ich dachte, das heißt irgendwie ganz anders. Das I Dromedary. Der volle Name ist Camelus Dromedarius. Ja, Fantasie-Latein. Es gibt auch noch andere Kamele, die dieselbe, die Synonyme dafür sind, nämlich Camelus Aegyptiacius, ja? Camelus Africanicus, Camelus Arabicus de Moulin. Warum heißen die alle gleich? Mm. So, ja, okay, ja, können wir anfangen. Auf geht's. So, jetzt weiter. Ja, dein Handy macht die ganze Zeit Piepgeräusche. Jetzt nicht. Dann mache ich es jetzt aus. Okay, oder auf Airplane-Modus. Jetzt macht es wieder ein Geräusch. Ich nehm irgendwas auf. Das ist meine Barry-Box. Yeah. Wait a second. No problem. Die Barry-Box. Ist das zu langweilig? Nee, ist nicht. Sind zu viele Fakten für unseren Podcast? Du kannst ja kurz Pause machen und wieder aufnehmen. Dann. Hey, wie meinst du damit? Wir sind die drei Freunde. Humoralpathologie. Ja, also ich würde sagen so... So, nee. Ja, ich muss mir noch was ausdenken, warum ich nicht kann. Ja, also. Ich kann nicht. Okay, ich muss nur eine Sache schreiben und dann kann ich. Kein Problem. Mein Vogel ist in der Mauser, ich kann nicht. Habt ihr auch noch einen kleinen Skit, den ich ans Ende packen kann? Jeder darf eine kurze Anekdote erzählen, während Roger noch kurz was schreiben muss. Ja. Hm. Musstet ihr auch früher im Schulorchester Blockflöte lernen? Nein. Nicht? Ich habe erst Keyboard gemacht und das war scheiße, weil das konnte man so gut hören, weil das an einen Verstärker angeschlossen war. Deswegen wurde ich dann zu Konzertgitarre runtergestellt. Ich habe nur einmal für eine Stunde Blockflöte gespielt und das kann man nicht wirklich Blockflöte spielen, denn das wäre... Okay. Weißt du, es ist nämlich auch ein bisschen schwul, die Blockflöte zu spielen. Ja. Ich habe Kanone gespielt und ich konnte immer nur Tschaikowski mitspielen. Das wäre auch eine gute Überleitung zu dem nächsten Thema, Elefanten. Kommen ganz oft Kanonen vor. Oh nein. So, Airplane-Mode. Jetzt können wir Airplane gucken. So, haben wir noch einmal Traum und dann gibt es noch einen Traum, dann Tierprozesse. Ich ist das nicht zu lang dann? Ich denke nicht. Nein, das kann nicht. Das ist doch geil da drauf. Du bist erstmal dann zwei Wochen weg. Das, ja, das geht auch. Das kriege ich in 10 Minuten durch. Ja, also Traum. Gepeitscht. Kannst du es raushauen? Hau ich raus. Okay, ja. Traum, Tierprozesse, Traum, Ende. Tierprozesse. Ja. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, das nicht zu vergessen. Nicht aus Versehen Traum, Tierprozesse. Oder endet Tierprozess. Ja, auf Wiedersehen. Jetzt kommt der Traum. Oh, ich bin schon ganz müde. Nachti. Oh. Soll ich schlafen jetzt? Soll ich mal vorlesen? In einer alternativen Welt.